Kapitel 13. Zu dieser Mitteilung hat sich die britische Regierung somit vom Mittwoch, den 29.08. bis 31.08. Zeit gelassen. Sie wollte damit erreichen, dass die von Hitler gestellte Frist verstreiche. Über den allgemeinen Inhalt hatten die Polen natürlich auf Umwegen über Paris und Berlin Kenntnis erhalten. Ferner sollte er Beck über den Inhalt der britischen Antwort an Hitler unterrichten, die Henderson etwa 0:10 dem Reichsaußenminister übergeben hatte. Um die Öffentlichkeit, insbesondere die britische, darüber zu täuschen, a, dass Polen die deutsche Antwort vom 29.08. überhaupt noch nicht hatte, b, dass Polen seine Mobilmachung mehrere Stunden vor der Deutsch-DIN-Antwort vom 29.08. angeordnet hatte, so dass sie gar nicht die Folge dieser Antwort sein konnte, veröffentlichte der Daily Express auf der ersten Seite seiner Ausgabe vom 31. August eine Zeittafel der Ereignisse am gestrigen Tage, also am 30.08. Mit folgender Übersicht, 11:00 vormittags. Das polnische Außenministerium empfängt von London die Antwort Hitlers. 12:00 mittags. Marschall RYDZ Zmeklai ist durch das Warschauer Außenministerium von der Antwort unterrichtet worden. 12:30 nachmittags. RYDZ Zmeklai ordnet weitgehende neue Sicherheitsmaßnahmen an, indem er erneut viele 1000 Mann einberuft. Wanderscheck, S54F, Stern, Faximile, SDB Nummer 135, der Daily Telegraph vom 31.08. veröffentlichte in seiner Normalausgabe den folgenden Artikel, 31. August 1939, neue britische Not überreicht durch Sonderkurier per Flugzeug gesandt. Hitler bildet Verteidigungsrat, polnische Regierung zieht Männer unter 40 ein. Sir Neville Henderson, der britische Botschafter, wurde heute Morgen kurz 0:30 von Herrn V. Ribbentrop, dem Außenminister, empfangen und überreichte ihm die jüngste britische Antwort an Herrn Hitler. Dies war die zweite Antwort, die seit der Zusammenkunft des Führers mit Sir Neville am letzten Freitag gegeben wurde, und wurde in Erwiderung der am späten Dienstagabend in London erhaltenen Not gesandt. Sie wurde durch Sonderkurier per Flugzeug nach Berlin gebracht. Vor 44231 August 1939 in der gestrigen Kabinettssitzung, in der die Bedingungen der Not genehmigt wurden, wurde entschieden, eine Botschaft nach Warschau zu senden, die den Umfang der letzten Forderungen Berlins auf Gebietsannexion anzeigt. Nach Empfang der Botschaft kündigte die polnische Regierung außergewöhnliche Verteidigungsmaßnahmen an, zu denen die Einberufung der Männer bis zum Alter von 40 Jahren gehört. Kurz nach 11 Uhr letzte Nacht wurden in Berlin Ankündigungen von der Errichtung eines deutschen Verteidigungsrates gemacht und von der Übertragung von Vollmachten an deutsche Armeeführer in den Grenzgebieten. Generalfeldmarschall Göring wurde zum Chef des Rates ernannt, welcher, wie der Erlass darlegt, für die Zeit der gegenwärtigen äußeren politischen Spannung, für die einheitliche Leitung der Verwaltung wirtschaftlicher Angelegenheiten gebildet wurde. Auch hierin wird wahrheitswidrig behauptet, dass die Botschaft, das heißt Antwort, Hitlers bereits am 30.08. der polnischen Regierung überreicht worden wäre und dass diese danach außergewöhnliche Verteidigungsmaßnahmen angekündigt habe. Was von der Übertragung von Vollmachten an deutsche Armeeführer in den Grenzgebieten gesagt wurde, stimmt auch nicht. Wie an anderer Stelle bereits berichtet wurde, ist die Antwortnot nicht per Sonderkurier durch Flugzeug überbracht worden, sondern schon um 19:40 telegrafisch, doch wurde ihre Übergabe noch 4 Stunden hinausgezögert. Der Sonderkurier soll nur eine Eilfertigkeit der britischen Regierung vortäuschen. Da die englische Regierung die Gefahren dieser Veröffentlichung einsah, veranlasste sie die Zurückziehung der Ausgabe. In der neuen Ausgabe nehmen die Angaben über deutsche militärische Maßnahmen 3/4 des Artikels ein, die Mitteilungen über den Empfang Hendersons und die Kabinettsberatungen fehlen und folgende unwahre Nachricht wird wiederholt, nach dem Erhalt einer Botschaft von London, die die Art der neuen, von Hitler vorgebrachten Ansprüche anzeigte, gab die polnische Regierung außerordentliche Verteidigungsmaßnahmen bekannt. Im Nürnberger Prozess missglückte die von Ribbentrops Verteidiger angestrebte Aufklärung dieses Falles an dem passiven Widerstand der Anklagebehörde. Stern 2:00, 3:00, Botschafter Henderson ließ den polnischen Botschafter Lipski kommen und unterrichtete ihn über seine Aussprache mit dem Reichsaußenminister. Der Bericht darüber soll um 5:15 abgegangen und in London 9:35 angekommen sein. Ich sagte, dass Herr V. Ribbentrop mir den Text eines detaillierten Vorschlages vorgelesen, sich aber geweigert habe, ihn mir zu geben mit der Begründung, dass der polnische Unterhändler bis zur Mitternacht des 30. August nicht, Freund 3, Nummer 139, 443, 31 August 1939 eingetroffen wäre. Er erwähnte jedoch, dass ein Plebiszit vorgesehen wäre und dass Danzig demilitarisiert werden sollte. Ich gab ihm den folgenden Rat in den allerschärfsten Ausdrücken, er sollte sofort den Außenminister anrufen und sagen, dass er von mir gehört habe, dass detaillierte Vorschläge im Einzelnen ausgearbeitet worden wären und dass er gern Herrn V. Ribbentrop aufsuchen möchte mit dem Zweck, diese Vorschläge zu erfahren und sie sogleich der polnischen Regierung weiterzuleiten. Ich schlug vor, dass er dies heute Nacht auf eigene Verantwortung tun sollte. Der Botschafter sagte jedoch, dass er dies nicht ohne vorherige Rücksprache bei seiner Regierung tun könne. Ich bat ihn dann sofort anzurufen bitten. Wenn er eine bejahende Antwort erhalte, so würde er gut beraten sein, wenn er seinen Schritt bei der deutschen Regierung zu jeglicher Stunde in dieser Nacht unternehme, anstatt bis zum Morgen zu warten. Er habe 4 Monate lang den Mund nicht aufgetan und das würde ihm vorgeworfen werden, wenn Krieg käme. Es könnte sogar dafür von Bedeutung sein, ob sich Italien diesem Krieg anschließen werde, wenn Polen keinen Versuch gemacht habe, ihn zu vermeiden. Selbst wenn die Vorschläge der Art wären, dass Polen sie nicht annehmen könne und selbst wenn sein Ersuchen um eine Unterredung abgewiesen werden sollte, würde es klüger sein, den Versuch zu machen, um dann auf die deutsche Unversöhnlichkeit verweisen zu können. Der polnische Botschafter versprach, sofort mit seiner Regierung zu telefonieren. Aber er ist so in Deutschland oder durch die Instruktionen seiner Regierung gehemmt, dass ich mich nicht darauf verlassen möchte, dass seine Aktion wahrhaft eine heilsame Wirkung hat. Stern ihre Ermächtigung zu ca. 2:30 Uhr, über seine Unterredung mit Beck berichtete Ken ARD, BBB Nummer 93, ich habe Herrn Beck die Antwort der Regierung an Herrn Hitler mitgeteilt und im Sinne des Telegramms vom 30.08. BBB Nummer 90, Erklärungen dazu gegeben. Er sagte, dass er seine Antwort erst mit der Regierung besprechen müsse, aber er würde alles tun, was möglich sei, um die Anstrengungen der englischen Regierung zu erleichtern. Er fühlte sich bedeutend erleichtert, als er erfuhr, dass sich die Regierung keineswegs gebunden hatte hinsichtlich der von der deutschen Regierung erhobenen Forderungen und er sah auch die Notwendigkeit ein, der deutschen Regierung keine Gelegenheit zu geben, den Makel auf Polen zu schieben, der einer Weigerung zu direkten Verhandlungen anhaftet. Er hat seine Antwort bis morgen Mittag versprochen. Stern ca. 3:00 Uhr, Botschafter Noel in Warschau begab sich auf das Telegramm vom 444/31 August 1939, 30.08.23:20 Uhr, FGB Nummer 304, zu Ken ARD, um sich über seinen Schritt bei Beck unterrichten zu lassen, ca. 3:30 Uhr, anschließend suchte er Beck auf, von der englischen Botschaft begab ich mich zum Palais Brühl, wo der Minister mich in seinen Privaträumen empfing. Ich unterstützte mit allen Gründen, die sich aufdrängten, den Gedanken der direkten Verhandlungen, und ich zeigte dem Außenminister das Interesse Polens, sich ihnen was auch kommen mag nicht zu entziehen. Beck bestätigte mir die Antwort, die er Sir Howard Ken ARD soeben gegeben hatte. Er war persönlich durchaus geneigt, aber die Frage war zu schwerwiegend, als dass er allein die Verantwortung für eine Entscheidung übernehmen könne, sobald als möglich werde die Regierung zusammentreten und entscheiden. Ihre Antwort würde uns unbedingt mittags zugehen, 0, S414, 0, S414F, Stern 4 Uhr, Dalierus telefonierte von Görings Befehlswagen aus die deutschen Vorschläge dem britischen Botschaftsrat Forbes. Dalierus S107 und Henderson S315F, Stern kurz nach 8 Uhr telefonierte Henderson wieder an Lipski und erkundigte sich, ob Warschau schon geantwortet habe. Er fügte hinzu, dass, wenn Polen nicht bis mittags handele, es Krieg gäbe. Dann bat er ihn nochmals in die britische Botschaft zu kommen. Lipski entschuldigte sich, er erwarte einen Anruf seiner Regierung, und schickte seinen ersten Sekretär, Herrn Malhumme. Ihm gab Henderson eine Fassung der deutschen Vorschläge, augenscheinlich basierte sie auf genauere Dalierus, Telefongespräch mit Forbes. Diese Fassung gab Lipski chiffriert nach Warschau weiter, wo sie um 10.55 Uhr vormittags ankam, Namiö, S447, Stern 8:30 Uhr, um 10:30 Uhr meldet Botschafter Henderson an Sir Akadagan, ich erhielt durch Attolico um 8:30 Uhr, nachdem er soeben V. Weizsäcker besucht hatte, Informationen. Ein unabhängiger deutscher Freund von mir und Ex-Botschafter V. Haseil, der in engem Kontakt mit militärischen wie auch mit anderen Quellen steht, sagte mir dasselbe von einer Krise etwas später. Ich habe den französischen Botschafter unterrichtet. Ich bemerke, dass die Unzufriedenheit im Lande steigt, aber dass der wahre Grund selbst die Nazi-Führer dazu treibt, eher mit hohem Einsatz zu spielen als abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Aus diesem Grunde glaube ich nicht, dass es ein Bluff ist. 445/31 August 1939. Attolico war sehr bestürzt und ersuchte Medi etwas später, daran zu denken, dass seine Leute alles getan hätten, was in ihrer Möglichkeit gelegen war, DBFP 7 Nummer 579, Stern 8:40 Uhr, Staatssekretär V. Weizsäcker hatte den ehemaligen Botschafter von Haseil zu sich gebeten und ihn unterrichtet, bei dieser Sachlage sehe Weizsäcker nur noch eine Hoffnung, nämlich, dass Henderson den polnischen Botschafter und seine eigene Regierung unverzüglich bewege, noch heute Vormittag auf Warschau einzuwirken, sofort einen bevollmächtigten Unterhändler zu entsenden oder wenigstens noch Vormittag durch Lipski bei Ribbentrop anzukündigen. Ob ich privat auf Henderson in diesem Sinne einwirken könne, und ob ich vielleicht auch Göring vor übereilten Entschlüssen Hitlers warnen könnte. Ich traf Henderson, der um 4 Uhr ins Bett gekommen war, beim ersten Frühstück. Er war vor allem erschüttert über die rüde Art Ribbentrops, der offenbar den Ehrgeiz habe, für diesen Krieg die unheilvolle Rolle Berchtolds zu spielen. Henderson sagte, Ribbentrop habe die Vorschläge nur rasch vorgelesen, gab L.E.D. Semdaun, nicht ausgehändigt, weil überholt. Die ultimative Art unserer letzten Schachzüge zerstöre die besten Bemühungen, den Frieden zu erhalten. Ich legte ihm die Sachlage dar, indem ich betonte, dass ich ganz privat, ohne Auftrag, nur in dem Wunsche käme, zu einer friedlichen Lösung beizutragen und ihm die ungeheure Bedeutung der nächsten Stunden klarzulegen. Er hatte noch in der Nacht sowohl mit London wie mit Lipski Fühlung aufgenommen und wollte sich weiter bemühen. Die Hauptschwierigkeit bestände in unserer Art und Weise, die von den Engländern verlange, die Polen herumzukommandieren, wie dumme Jungen. Ich sagte ihm, die polnische Taktik, sich schweigend zu verhalten, sei auch unmöglich. Die slawische Art, die er ja aus Petersburg kenne, sei gefährlich Zeugung, erklären werde. Von Hasail, S81F, Stern 9:05, Botschafter Henderson telefoniert Lord Halifax, dass er soeben aus bestmöglichst orientierter Quelle davon unterrichtet worden sei, dass, wenn nichts in den nächsten 2 oder 3 Stunden geschehe, zum Beispiel bis Mittag, die deutsche Regierung angesichts der polnischen Generalmobilmachung und ihrer über das Polen lieber zu kämpfen als zu verhandeln vorziehe, den Krieg, DBFP 7 Nummer 577, Stern 9:15, Henderson rief den französischen Botschafter Colundre an, ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass, wenn die polnische Regierung sich bis 446-31 August 1939 Mittag nicht bereit erklärt, einen Bevollmächtigten zu schicken, die deutsche Regierung annimmt, dass Polen weiterhin an einer friedlichen Regelung nichts mehr gelegen ist und dementsprechend die deutschen Truppen den Befehl zum Angriff erhalten. Colundre begab sich auf die britische Botschaft, wo er erfuhr, was sich in der Nacht ereignet hatte. Von da dann weiter zu Lipski, und als er dessen Geschichte gehört hatte, wies er dringend darauf hin, Polen solle alles vermeiden, was so aussehen könnte, als gäbe es einem deutschen Ultimatum nach, sich dabei aber nicht dem Vorwurf aussetzen, versucht zu haben, einer direkten Verhandlung aus dem Wege zu gehen, Namiö, S390, Stern, Fall 11, BD 59, S19531F. Görings Frau sagte im Nürnberger Prozess aus, mein Mann fuhr morgens von Karinhall nach Berlin, und als er ins Auto einstieg, sagte er zu uns, soll ich euch den Frieden bringen, Stern und sagte dann zu mir, ich werde alles tun, was nur möglich ist, um Deutschland den Frieden zu erhalten, Stern und als er zurückkam, stieg er sehr glückstrahlend aus dem Auto und sagte mir, LCH, ich glaube, es wird Frieden bleiben, ich glaube, wir haben es geschafft, Stern, Stern, von Hasail, S83, 9:30, V. Hasail berichtet weiter, ich ging dann etwa um 9:30 zu Olga Riegele, sagte ihr, dass die Lage furchtbar ernst wäre und bat sie, mich mit ihrem Bruder Hermann, Göring, in Verbindung zu bringen, was die Gute unter Tränen sofort tat. Es gelang ihr, ihn auf seinem Gefechtsstand, wie er sich nachher ausdrückte, zu fassen, und ich hatte ein ziemlich eingehendes Gespräch mit ihm. Er fragte sofort, ob ich wegen der Italiener mit ihm sprechen wollte, was ich verneinte, indem ich ihm darlegte, ich sei mit Henderson befreundet, der sich mit allen Kräften bemühe, den Frieden zu erhalten. Göring fragte, warum er dann bei den letzten Unterredungen so petzig gewesen sei. Ich antwortete, ich glaube nicht, dass dies seine Absicht gewesen sei, aber vielleicht könnten eben gewisse Leute schlecht zusammenkommen. Göring sagte, er möge ihn gern, er sei aber zu langsam. Ich erwiderte, er sei natürlich ein Engländer und kein Romane, jedenfalls sei er nach Kräften bemüht. Göring meinte, unser Vorschlag sei doch wahrhaftig bescheiden, worauf ich erwiderte, er sei aber doch als überholt bezeichnet worden. Göring wurde darauf sehr lebhaft und fragte, wie Henderson zu dieser Ansicht komme, der Vorschlag sei doch nur dann überholt, wenn kein polnischer Unterhändler komme. Ich antwortete, das sei sehr wichtig, ich würde es sofort Henderson sagen und ihn drängen, sich weiter in der Richtung anzustrengen. Göring, ja, er muss aber sofort kommen, ich, das wird doch technisch unmöglich sein, es muss doch genügen, wenn die Polen erklären, sie würden einen schicken, Göring, ja, gut, aber er muss sehr schnell 447-31 August 1939 kommen. Sagen Sie das, was Sie von Henderson gehört haben, gleich dem Außenminister, ich weiß nicht, ob ich das tun kann, aber ich werde es jedenfalls Weizsäcker sagen, mein Eindruck war, dass Göring tatsächlich Frieden will. Olga erzählte mir vorher weinend, er habe sie neulich umarmt und ihr gesagt, nun siehst du, alle sind für den Krieg, nur ich, der Soldat und Feldmarschall, nicht ich, ging sofort wieder zu Henderson und sagte ihm, was Göring erklärt hatte. Er war höchst interessiert und schrieb sich das Wichtigste auf. Dann zu Weizsäcker, dem ich meine Schritte berichtete, Sternbotschafter Henderson telefoniert um 11:24 an Lord Halifax, nachdem mich heute ein deutscher Freund von mir, von Hasail, besucht hat, sprach er telefonisch mit Göring. Zweiter. Der Feldmarschall sagte, dass die deutschen Vorschläge, die er als sehr GE-mäßigt bezeichnete und welche tatsächlich mir auch so erschienen, obgleich mir nicht die Gelegenheit gegeben war, sie zu studieren, immer noch in Geltung seien, vorausgesetzt, dass ein polnischer Bevollmächtigter sofort nach Berlin käme. Der Freund hob hervor, dass dies international unmöglich sein dürfte und Göring stimmte zu, dass es ausreichend sein müsse, wenn die polnische Regierung durch ihren Botschafter ihre Bereitschaft erklärte, solch einen Bevollmächtigten so bald als möglich zu entsenden. Dritter. General Göring riet dem Freund, Herrn V. Ribbentrop aufzusuchen, aber ich zweifle, dass dies möglich sein wird, wenn er auch versuchen kann, den Staatssekretär aufzusuchen. 4. Ich habe den Sekretär des polnischen Botschafters mit der Lage bekannt, die macht, wie ich sie sehe, da der Botschafter wegen seiner soeben vorliegenden telefonischen Verbindung mit Warschau nicht zur Verfügung stand. 5. Ich unterrichtete auch den Staatssekretär heute Morgen über die dringenden Vorstellungen, die sich in der vergangenen Nacht und heute Morgen gemacht habe und gab ihm eine persönliche Botschaft, der deutschen Regierung nachdrücklich zu, DBFP 7 Nummer 581, raten, keine überstürzte Handlung zu unternehmen. Stern CI 10 Uhr, nach seinen Gesprächen mit Henderson und Lipski telefonierte Kolundra nach Paris, der englische Botschafter weiß Regierung nicht senden, die deutsche Regierung dies so auslegen wird, als ob Polen darauf verzichtet habe, eine friedliche Lösung des Konfliktes zu suchen, worauf sie den Deut, FGB Nummer 315, aus sicherer Quelle, dass, wenn die polnische vormittags 12 Uhr eingewilligt hat, einen Bevollmächtigten zu 44831 August 1939 ich beschloss, mich sofort 10 Truppen den Angriffsbefehl erteilen wird, zu dem polnischen Botschafter zu begeben. Dieser sagte mir, er sei morgens um 2 Uhr von Sir Neville aufgeweckt worden, welcher ihn energisch gedrängt hätte, sich sofort zu Herrn V. Ribbentrop zu begeben, um die Fühlung aufzunehmen. Herr Lipski hatte dies verweigert, da er nicht im Besitze diesbezüglicher Richtlinien seiner Regierung war. Jedoch hatte er bereits am Morgen nach Warschau telefoniert, um zu veranlassen, dass ihm Instruktionen gegeben würden. Bei der Prüfung der Lage erschien es uns wünschenswert, dass Polen, unter sorgfältiger Vermeidung des Anscheins, als ob es dem deutschen Ultimatum nachgäbe, sich nicht dem Vorwurf aussetze, versucht zu haben, einer direkten Besprechung, die es in seiner Antwort auf die Botschaft des Präsidenten Roosevelt und in seinem Gedankenaustausch mit Paris und London angenommen hatte, auszuweichen. Infolgedessen beschloss Herr Lipski, erneut nach Warschau zu telefonieren. Aber es scheint mir, als ob die polnische Regierung alles Interesse daran hätte, ohne Verzögerung in Berlin wissen zu lassen, dass sie bereit ist, die Fühlung aufzunehmen, wie ihr dies im Übrigen durch die englische und französische Regierung nahegelegt worden war und dass sie, unter Wahrung ihrer Rechte in Bezug auf die deutsche Not, die notwendigen Instruktionen für Herrn Lipski vorbereite, damit dieser mit den Deutschen in der Eigenschaft eines bevollmächtigten Vertreters Fühlung nehmen kann. Ich füge hinzu, dass es von Interesse wäre, wenn Herr Lipski sich nicht darauf beschränken würde, die deutschen Forderungen entgegenzunehmen, sondern dass er, um das Gleichgewicht zu wahren, ebenfalls ein Exposé des polnischen Standpunktes überreiche. Stern ca. 10 Uhr und 10 Minuten. Dalierus begab sich auf Wunsch von Göring zu Henderson, um seine Notizen über die deutschen Vorschläge mit denen zu vergleichen, die er in der Frühe an Forbes telefoniert hatte. Henderson rief Lipski an, dass Forbes mit Dalierus sofort, Dalierus, S109F, zu ihm käme. Stern ca. 10 Uhr und 15 Minuten. Henderson rief Staatssekretär V. Weizsäcker an, um ihm Folgendes zu sagen, ADAP 7S380, auf seine eigene persönliche Verantwortung hin und obgleich ihm der Text der deutschen Vorschläge zur Lösung des deutsch-polnischen Problems durch den Herrn Reichsaußenminister nicht mitgegeben, sondern nur mündlich bekannt gemacht worden sei, beschreite er Henderson jeden denkbaren Weg in der Absicht, eine friedliche Lösung doch noch zu ermöglichen. Er habe daher der polnischen Regierung unter Bezugnahme auf sein gestriges Gespräch mit dem Herrn 44931 August 1939 Reichsaußenminister nahegelegt, sich an die deutsche Regierung zwecks Aufnahme von Verhandlungen zu wenden. Gleichfalls auf seine eigene persönliche Verantwortung bitte er die deutsche Regierung von jeder überstürzten Aktion, Präzipatit, Abstand zu nehmen, ehe das Ergebnis seiner persönlichen Demarche in Warschau bekannt sei. Lediglich zu meiner persönlichen Kenntnis fügte Henderson hinzu, dass er durch den Botschafter Lipski einen starken Druck in Warschau ausübe, damit seiner obigen Anregung entsprochen werde. Das gleiche veranlasse er über London. Zum Schluss sagte Henderson, was er tue, geschehe ausschließlich im Interesse der Bewahrung des Friedens zwischen Deutschland und England. Stern ca. 10 Uhr und 30 Minuten. Staatssekretär V. Weizsäcker, der völlig ohne Kenntnis der Aktion Dalierus war, rief V. Hassel wieder zu sich, nach einer Stunde ließ mich Weizsäcker wieder bitten. Henderson habe um den Text unserer Vorschläge gebeten, um für die Polen etwas in der Hand zu haben. Offiziell dürfte er sie ihm nicht geben. Ob ich wohl meinte, Henderson den Inhalt genauer mitteilen zu können, das heißt ihm das Papier eventuell auch in die Hand zu geben, das Dokument lag vor mir auf dem Tisch. In diesem Augenblick kam ein Telefonanruf von Ribbentrop und gleich danach ein zweiter, beide des Inhalts, man dürfe Henderson die Vorschläge nicht geben, er werde ihn selbst anrufen und ihm sagen, den Polen wäre ja ausdrücklich erklärt worden, sie würden die Vorschläge bekommen, wenn sie einen Bevollmächtigten schickten. Wir waren bei dieser Sachlage einig, dass es nun unmöglich sei, Henderson unter der Hand die Vorschläge zu geben oder genauer mitzuteilen. Ribbentrop hat Weizsäcker untersagt, mit Henderson Verbindung zu nehmen, und hat hinzuge, von Hassel, S84, fügt, Hitler habe angeordnet, alles abzuwimmeln. Stern ca. 10 Uhr und 30 Minuten. Der französische Botschafter in Warschau, im Laufe des Vormittags rief ich Josef Beck ans Telefon, um zu erfahren, wie weit die Beratungen der Regierung gediehen seien. Der Minister bestätigte mir, dass er mir offiziell mittags die Antwort Polens mitteilen werde und fügte offiziös hinzu, dass sie günstig lauten werde. Ich gab dieses Mitteilung sofort telefonisch Herrn Barnett weiter. Stern, 0, S415, 11 Uhr und 33 Minuten Botschafter Henderson telefonierte an Lord Halifax, ich weiß, dass die polnische Regierung die Verfahrensfrage aufwirft, bevor sie dem Botschafter bei Sun 450, 31 August 1939 gehen erteilt, hier irgendwelche Schritte zu unternehmen. Die Zeit ist ein lebenswichtiger Punkt und ich möchte anregen, dass auf englische Verantwortung der Botschafter sofort Weisungen von der Regierung zu erhalten hätte, um ein Interview nachzusuchen. Es sollte nicht gestattet werden, dass die Verfahrensfrage im Wege stehe, DBFP 7 Nummer 582, Stern 11 Uhr Botschafter Henderson teilt Lord Halifax um 12 Uhr und 20 Minuten mit, ich habe Dalierus mit dem Kanzler der Botschaft zum polnischen Botschafter geschickt. Dalierus hat vollständige Unterlagen, die ihm Göring über die deutschen Vorschläge gegeben hat. Zweiter. Ich weiß vom italienischen Botschafter, dass Mussolini sofortige Rückkehr Danzigs zum Reich bei gleichzeitig geführten Verhandlungen über alle anderen Punkte angeregt hat. Aber die absolut wesentliche Sache ist, dass der polnische Botschafter hier keine Minute verlieren soll, um mit der deutschen Regierung Kontakt aufzunehmen. Die Folgen können ungeheuer sein, wenn er dies nicht tut und wenn es nur wäre, um Zeit zu gewinnen. Ich weiß, dass die polnische Regierung wegen der Verfahrensfrage zögert, ihm Weisungen zu erteilen. Darf eine Verfahrensfrage zulässig sein, in solch einem Augenblick im Wege zu stehen? Dritter. Der italienische Botschafter ist soeben beim Staatssekretär, und ich habe ihn auch dringend auf die Lebensnotwendigkeit hingewiesen, die deutsche Regierung von überstürztem Vorgehen abzuhalten. Vierter. Ich kann nur anregen, dass der polnischen Regierung hartnäckig zu sagen ist, ihrem Botschafter sofortige Weisungen zu geben, zumindest die deutsche Regierung den Text der deutschen Vorschläge zu ersuchen, zwecks dringender Übermittelung an seine Regierung wegen der Entsendung eines Bevollmächtigten. Fünfter. Die Bedingungen erscheinen mir maßvoll und dies sind sie bestimmt nur in Anbetracht des deutschen Wunsches nach guten Beziehungen zu Großbritannien. Dies ist kein München, da wir hinter Polen stehen, welches niemals wieder solch gute Konditionen, die auf internationaler Ebene garantiert sein werden, bekommen kann, DBFP 7 Nummer 587, Stern 11 Uhr Lord Halifax empfängt um 13 Uhr und 50 Minuten folgenden Bericht von Botschafter Henderson, das Nachstehende ist eine Aufzeichnung der Aussprache zwischen Herrn Dalierus und dem polnischen Botschafter heute Morgen in Gegenwart von Forbes. Zweiter. Sir Forbes stellte auf meine Weisung Herrn Dalierus als neutralen Vermittler vor, der das Vertrauen des Kabinetts, der Botschaft und der deutschen Regierung habe. 451, 31 August 1939 Dritter. Herr Dalierus las dem polnischen Botschafter die deutschen Vorschläge für die Lösung der Danzig- und Korridorfrage vor und betonte deren Mäßigung als eine Grundlage zu einer ehrenvollen Bereinigung für beide Seiten, in einem Augenblick, wenn jede andere Alternative nur ein Weltkrieg wäre. Er betonte die ernste Dringlichkeit der Angelegenheit und verlangte vom polnischen Botschafter, diese Vorschläge sofort nach Warschau weiterzuleiten und Druck auszuüben, dass Herr Beck oder ein anderer geeigneter Vertreter nach Berlin käme und heute mit Verhandlungen beginne. Sollte dies fehlschlagen, so sollte der polnische Botschafter selbst die erforderliche Befugnis aus Warschau erhalten, dies zu tun und um ein Interview mit Herrn Hitler anzusuchen. Vierter. Der polnische Botschafter, der Anzeichen von Überanstrengung aufwies, notierte sich die Erklärung des Herrn Dalierus und als dieser vorübergehend den Raum verließ, um die Vorschläge schriftlich niederlegen zu lassen, informierte der Botschafter Sir Forbes, dass dieser Plan eine Bresche in die polnische Unabhängigkeit sei und ganz außer Frage stehe. Er habe viele Jahre Erfahrungen in Deutschland gesammelt und würde seinen Ruf in die Überzeugung legen, dass die deutsche Stimmung umschlage und dass das gegenwärtige Regime bald zerbrechen werde. Es wäre fatal für Herrn Beck oder einen polnischen Vertreter, nach Berlin zu kommen. Wir müssen um Gottes Willen festbleiben und eine einige Front zeigen, Polen, wenn es von seinen Verbündeten verlassen würde, sei bereit zu kämpfen und allein zu sterben. Dieses deutsche Angebot sei eine Falle. Es sei Audi ein Anzeichen der Schwäche bei den Deutschen, was durch die Einschätzung der Lage durch den Botschafter bestätigt wurde, DBFP 7 Nummer 597, Stern 11 Uhr und 30 Minuten Botschafter Henderson telegrafiert seiner Regierung weitere Einzelheiten über die deutschen Vorschläge. DB Nummer 134, Stern ca. 11 Uhr und 45 Minuten Botschafter Lipski schreibt in seinem Schlussbericht, den er am 10. Oktober 1939 von Paris aus an das polnische Außenministerium richtet, unabhängig von den Telegrammen entsandte ich den Fürsten Lubomirski in den ersten Tagesstunden nach Warschau. Wegen der Unterbrechung jeder regulären Verbindung mit Polen durch die Deutschen, begab sich Fürst Lubomirski im Auto bis Posen und von da ab im Flugzeug nach Warschau, wo er vor Mittag eintraf, PWB Nummer 147, S198, daraus ergibt sich, dass die polnische Regierung an diesem Tage nicht nur telegrafisch und telefonisch Kenntnis von den deutschen Vorschlägen erhielt, sondern auch durch einen direkten Boten, der noch vor Erteilung der negativen Anweisung an Botschafter Lipski, 12 Uhr und 40 Minuten, in Warschau eingetroffen war. 452, 31 August 1939, 12 Uhr Lord Halifax tratet an Botschafter Kennedy, Sie sollten gemeinsam mit Ihrem französischen Kollegen der polnischen Regie Rang vorschlagen, dass Sie der deutschen Regierung jetzt, am besten direkt, oder wenn nicht, durch uns, bekannt machen solle, dass sie Kenntnis von unserer letzten Antwort an die deutsche Regierung erhalten habe, und dass sie die Annahme des Prinzips der direkten Bespridigungen bestätige. Die französische Regierung fürchtet, die deutsche Regierung könne sich das Schweigen der polnischen Regierung zunutze machen, BBB Nummer 94, Stern 12:12:30 angeblich um 18:15 erhält Lord Halifax von dem britischen Botschafter KNARD in Warschau folgendes Telegramm, 1, Oberst Beat hat mir gerade schriftlich die polnische Antwort auf meine Demarsche von gestern Abend ausgehändigt. Die Übersetzung ist in meinem UN-mittelbar folgenden Telegramm, DBFP 7 Nummer 609, enthalten. Er verlangte ausdrücklich, dass sie als höchst vertraulich behandelt würde. 2. Ich fragte Oberst Beck, welche Schritte er zu ergreifen vorschlüge, um Kontakt mit der deutschen Regierung herzustellen. Er sagte, er würde jetzt Herrn Lipski instruieren, ein Interview zu suchen beim Außenminister oder Staatssekretär, um zu sagen, Polen hätte britische Vorschläge angenommen, wie in ihren Telegrammen, DBFP 7 Nummer 543 und DBFP 7 Nummer 539, ausgeführt. Ich drängte ihn, dies ohne Verzug zu tun. 3. Ich fragte ihn dann, welche Haltung der polnische Botschafter einnehmen würde, wenn Ribbentrop, oder sonst wer wen er sehe, ihm die deutschen Vorschläge aushändigte. Er sagte, dass Herr Lipski nicht ermächtigt sein würde, ein solches Dokument anzunehmen, da es im Hinblick auf die Erfahrung der Vergangenheit mit irgendeiner Art Ultimatum begleitet sein könnte. Nach seiner Ansicht sei es wesentlich, dass Kontakt in der ersten Instanz aufgenommen würde und dass diese Einzelheiten diskutiert würden in Bezug auf wo, mit wem und auf welcher Basis Unterhandlungen begonnen werden sollten. 4. Was Danzig angehe, führte er aus, dass die Situation dort äußerst ernst würde. Polnische Beamte würden verhaftet, Eisenbahnverkehr würde eingestellt und er hielte es für wesentlich, dass unverzügliche Schritte unternommen werden würden, einen Modus Vivendi zu sichern, als dessen Ergebnis die Verhafteten freigelassen würden und der Eisenbahnverkehr wieder aufgenommen werde. Er regte an, dass Herr Burkhardt imstande sein könnte, dies zu bewirken. 5. Er bestätigte, dass sich keine anderen ernsthaften Zwischenfälle ereignet hätten, dass er aber fürchte, dass er im Zusammenhang mit irgendwelchen Verhandlungen appellieren müsste an die Intervention SMR. 453/31 August 1939. Er fügte hinzu, dass er, wenn er nach Berlin eingeladen werde, natürlich nie dorthin ginge, da er nicht die Absicht hätte, wie Präsident Hacha behandelt zu werden. Die offizielle polnische Antwort ist im DB Nummer 136 enthalten. DBFP 7 Nummer 608, Stern 13:05 der Bericht des französischen Botschafters Noël Anbarnit, der um 13:05 in Paris ankam, bestätigt Kennards Darstellung, Herr Beck telefoniert mir, dass er der britischen Regierung eine zustimmende Antwort erteilt habe und dass er auf der vorher von Lord Halifax erwähnten Grundlage bereit sei, in direkte Unterhandlungen mit Deutschland zu treten. Die polnische Regierung erklärt sich unter Voraussetzung der Gegenseitigkeit bereit, die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung von Grenzzwischenfällen zu ergreifen. Herr Beck schlägt vor, dass während der Dauer der eventuellen Verhandlungen in Danzig ein einfacher Modus Vivendi zur Anwendung gelange. Er drückte schließlich den Wunsch aus zu erfahren, wie sich die britische Regierung die internationale Garantie vorstellt, und er gab der Hoffnung Ausdruck, dass Polen auch in Zukunft, um die Ausführung eines zustande gekommenen Abkommens zu erleichtern, auf die guten Dienste Großbritanniens rechnen dürfe. Herr Beck brachte mir gleichzeitig zur Kenntnis, dass er unseren Vorschlägen Rechnung getragen und demgemäß seinen Botschafter beauftragt habe, eine Audienz in der Wilhelmstraße zu erbitten, um die Fühlung wieder aufzunehmen. Herr Lipski wurde aufgefordert, darauf hinzuweisen, dass die polnische Regierung das Memorandum, durch das die britische Regierung sie heute Nacht über ihre Besprechungen mit dem Reich hinsichtlich der Möglichkeiten einer friedlichen Beilegung des Konfliktes unterrichtet hat, in positivem Sinne beantwortet. Herr Beck besteht darauf, dass seine soeben der englischen Regierung übermittelte Antwort in London und FGB Nummer 307, Paris geheim gehalten werde, Stern 12:40 schon um 12:40, also noch bevor volle Klarheit über die polnische Haltung bestand, soll Adolf Hitler die Weisung Nummer 1 zur Auslösung des Falles Weiß herausgegeben, also den Angriff gegen Polen befohlen haben. Das trifft nicht zu, wenn es auch in der überwiegenden Mehrheit der Veröffentlichungen seit 1945 behauptet wird. General V. Vormann erklärt sogar in einer beim Institut für Zeitgeschichte hinterlegten Aufzeichnung, dass der Befehl bereits mündlich um 0.30 Uhr erteilt worden sei. Das trifft ebenfalls nicht zu. Der Befehl ist nach dem Bericht des Reichsaußenministers über den erfolglosen Empfang des polnischen Botschafters 18:45 in Gegenwart des Heeresadjutanten Hauptmann Engel und des Botschaftsrates Hewel erteilt worden. Auskunft des Generalleutnants außer Dienst Gerhard Engel, 454/31 August 1939. Die an den falschen Termin geknüpften Schlussfolgerungen sind daher sämtlich auch falsch. Es ist aber wichtig, auf die Quelle des Fehlers hinzuweisen. Auf dem Originalexemplar der Weisung, dass der Siegkriegsleitung zugegangen war, befand sich eine Angabe 12:40, die aber nicht bei der Ausgabe der Weisung auf ihr vermerkt wurde, denn die Weisungen enthielten alle keine Uhrzeit. Als nun im Jahre 1943 der Kapitän Assmann eine dokumentarische Aufstellung über die Vorgeschichte des Russlandfeldzuges anfertigte, setzte er unter dem 31. August 1939 ein, wäre Entscheidung für Kriegseröffnung gegen Polenfeld 12:40. Er übersah dabei offensichtlich, dass neben der Uhrzeit die Paraffe stand P1-9, welche offenbar von dem Beamten P stammt, der das Dokument erst am 1.9. in die Hand bekam. Die Herausgeber der Nürnberger Protokolle und Dokumente haben nun einfach diese Uhrzeitangabe mitgedruckt, als ob sie schon von Anfang an auf dem Dokument gestanden hätte, was schon deswegen unwahrscheinlich ist, weil sie dann unmittelbar neben oder unter das Ausgabedatum 31.08.1939 gesetzt worden, Nürnberger Dokument 126c, SDB 137, Stern 12:40, Außenminister Beck beauftragt Botschafter Lipski, bezugnehmend auf Ihre Berichte bitte ich Sie Herr Botschafter, beim Minister des Auswärtigen oder beim Staatssekretär um Audienz anzusuchen und einem von Ihnen Folgendes mitzuteilen, diese Nacht wurde die polnische Regierung durch die britische Regierung über ihren Meinungsaustausch mit der Reichsregierung bezüglich der Möglichkeit direkter Besprechungen zwischen der Reichsregierung und der polnischen Regierung, PWB Nummer 110, benachrichtigt. Die polnische Regierung prüft im günstigen Sinne die Anregungen der britischen Regierung, auf welche eine diesbezügliche förmliche Antwort spätestens in einigen Stunden erteilt werden wird. Das ist die für die Öffentlichkeit bestimmte Fassung der Instruktion Becks. Stern ca. 13:20 Dalierus, der sich inzwischen zu Göring begab, schildert die Wirklichkeit in seiner Darstellung. Göring sagte darüber in Nürnberg aus, IMTBDXS 551F. Ich habe Dalierus spontan das dechiffrierte Telegramm, das ich zuerst über das vorgestern erwähnte Forschungsamt erhielt, gegeben, um es Sir Henderson zu übermitteln, ich sagte ihm noch dazu und setzte mich hier über alle Bedenken hinweg, dass es von außerordentlicher Wichtigkeit sei, dass die englische Regie 455/31 August 1939 Rang raschestens erfahren solle, wie in Trensachant zurzeit die Haltung der polnischen Regierung wäre, um unter Umständen auf die polnische Regierung im Sinne einer Aussprache einzuwirken. Ich gab damit den Schlüsselpreis, das heißt, ich stellte damit unter Beweis, dass wir den Chiffrierschlüssel der polnischen Diplomatie hatten und verschüttete damit für Deutschland eine wesentliche und wichtige Quelle. Es war dies ein einmaliges Vorgehen, das ich nur rechtfertigen konnte aus dem absoluten Wunsch und Willen, in letzter Stunde den Zusammenstoß zu verhindern. Ich darf deshalb den Anhang an die offizielle Depesche vorlesen, er ist kurz und lautet, seitens der polnischen Regierung an den polnischen Botschafter Lipski in Berlin, ich lasse den ersten Teil weg und bringe nur das Folgende, als besondere Geheiminformation für den Botschafter wird dazu anschließend mitgeteilt, bitte unter keinen Umständen sachliche Diskussion führen. Im Falle des Vorbringens mündlicher oder schriftlicher Vorschläge seitens der Reichsregierung erklären, dass sie keinerlei Vollmacht zur Entgegennahme oder Diskussion hätten, dass sie lediglich obige Botschaft ihrer Regierung zu überbringen hätten und weitere Instruktionen erst einholen müssten. Daraus geht hervor, dass der Botschafter nicht, wie uns gesagt worden war, berechtigt war, irgendetwas in der Richtung zu tun, und dieses Telegramm, das ja auch der Führer zu lesen bekam, hat ihn wohl sehr stark auf die Möglichkeit der Hoffnungslosigkeit, mit Polen zu einer Verständigung zu kommen, hingewiesen. Dr. Stamme, sind von Ihnen diese Verhandlungen eingeleitet und durchgeführt worden mit dem ernstlichen Willen, den Frieden zu erhalten? Göring, das geht, wenn man die Schriftstücke im Zusammenhang liest, an sich aus dieser Schrift hervor, ich möchte mich aber nicht auf das Zeugnis dieses Buches stützen, sondern auf das, was ich hier unter Eid selbst auszusagen habe. Es war mein fester Wille, alles daran zu setzen, auch diese Frage, die aufgeworfen war, auf friedlichem Wege zu lösen. Ich habe den Krieg nicht gewollt und habe deshalb alles getan, um ihn, soweit es in meinen Möglichkeiten stand, zu vermeiden. Das hat nichts zu tun damit, welche Vorbereitungen ich pflichtmäßig in meiner Eigenschaft als hoher Offizier durchgeführt habe. Stern von 13:00 Lord Halifax teilt Botschafter Henderson mit, dass er die in dem Telefongespräch Dalierus ausgedrückte Ansicht hinsichtlich der Obstruktionshaltung der polnischen Regierung nicht teile. Gleichzeitig fordert er Henderson auf, mit der Verwendung des Telefons sichtig zu sein, da das Telefongespräch von Dalierus äußerst indiskret gewesen sei und von den Deutschen sicherlich abgehört worden wäre. Stern, DBFP 7 Nummer 591, vor, DBFP 7 Nummer 592, 456. 13:00 Lipski sucht bei Staatssekretär V. Weizsäcker telefonisch um einen Empfang durch den Reichsaußenminister nach, der Tag ist der Frage gewidmet, ob eine Verbindung Warschau-Berlin hergestellt werden kann. London und Rom bemühen sich darum. Ich selbst befürworte, dass der polnische Botschafter, der darum gebeten hat, empfangen wird. Darüber habe ich eine Aussprache mit Ribbentrop, der anderer Meinung ist. Ich biete meinen Abschied und noch mehr an. Die Aussprache in der Reichs-KNZ-Lei ist so laut, dass die sonstigen Anwesenden darauf aufmerksam werden. Ich sage Ribbentrop, ich wäre ein Schweinehund, wenn ich ihm meine Meinung vorenthielte. Tatsächlich wird Lipski dann doch empfangen, allerdings mit dem formellen Einwand wieder entlassen, er habe keine Vollmachten, was er da erzählt, ist unzutreffend, denn man wartete ja seit Tagen auf dieses Audienzgesuch Lipskis. Von Weizsäcker, S260, Stern 13:15 im Aufträge des Papstes übergab dessen Staatssekretär Mark Lione den Botschaftern Deutschlands, Italiens, Frankreichs, Polens und Englands folgende Botschaft zur Weiterleitung an ihre Regierungen: Der Heilige Vater will nicht die Hoffnung aufgeben, dass die im Zuge befindlichen Verhandlungen zu einer gerechten und friedlichen Lösung führen können, wie die gesamte Welt sie unaufhörlich erfleht. Seine Heiligkeit bitte deshalb im Namen Gottes die Regierungen Deutschlands und Polens, alles zu tun, um jeglichen Zwischenfall zu vermeiden und sich jeglicher Maßnahmen zu enthalten, die imstande wären, die gegenwärtige Spannung zu verschlimmern. Er bittet die Regierungen Englands, Frankreichs und Italiens, diese seine Bitte zu unterstützen. Giovanzetti, S110, Stern 13:45 Lord Halifax übermittelte Botschafter Ken ARD eine Zusammenfassung der deutschen, 16 Punkte, Vorschläge und führte noch aus: Raten Sie der polnischen Regierung, sie solle dem polnischen Botschafter in Berlin unverzüglich die Weisung geben, der deutschen Regierung mitzuteilen, sofern diese irgendwelche Vorschläge habe, sei er bereit, sie seiner Regierung zu übermitteln, so dass sie sofort prüfen und Anregungen für baldige Besprechung gehen machen könne. Nichtssagender hätte diese Weisung nicht ausfallen können. BB Nummer 95, Stern 457, 31 August 1939, ca. 14:30 beim Mittagessen bittet Dalerus Göring, noch einen letzten Versuch zu machen und Henderson einzuladen. Göring sagt so unter der Voraussetzung, dass dies Hitler genehmige, ca. 15 Uhr Dalerus fuhr zu Henderson, um ihm den Vorschlag der Einladung auseinanderzusetzen. Dabei ruft Göring an, dass Hitler einverstanden sei, wenn ein neutraler Zeuge an der Unterredung teilnehme. Hierauf wurde vereinbart, dass man sich in Anwesenheit von Dalerus und Forbes um 16:50 bei Göring treffen wolle. Stern 15 Uhr als Lipski wegen des erbetenen Empfangs Staatssekretär V. Weizsäcker anrief, sagte ihm dieser, Adab 7S385, ich hätte den Herrn Reichsaußenminister jetzt erreicht und auf die Bitte Lipskis empfangen zu werden noch folgende Frage zu stellen, komme Lipski als Abgesandter der polnischen Regierung mit den erforderlichen Vollmachten? Lipski antwortete, er komme als Botschafter, um der Reichsregierung eine Mitteilung seiner Regierung zu machen. 15:15 Diese Darstellung deckt sich mit dem Telegramm der polnischen Botschaft an Außenminister Beck. PWB Nummer 111, Stern Frau V. Ribbentrop gibt hierzu eine treffende Erläuterung, da der Reichsaußenminister die Geheiminstruktion kannte, die dem polnischen Botschafter am 31.08. mittags zugegangen war, ließ er, als dieser sich zum Besuch anmeldete, zunächst zurückfragen, ob Lipski in der Eigenschaft eines Sonderbevollmächtigten oder in anderer Eigenschaft ihn sehen wollte. Das war ein deutlicher Wink und bot der polnischen Regierung eine neue Chance, nun brauchte sie keinen Unterhändler zu entsenden, sondern Lipski nur noch eine Sondervollmacht zu erteilen, um die direkten Verhandlungen in letzter Stunde doch noch zustande zu bringen. Lipski erkannte die Bedeutung dieser Anfrage, denn er ließ um 15:15 den polnischen Außenminister telegrafisch unterrichten und ihm mitteilen, er selbst habe geantwortet, dass er in seiner Eigenschaft als Botschafter um die Audienz nachsuche, um eine Mitteilung seiner Regierung vorzulegen. Es blieb also Beck freigestellt, diese Mitteilung dahin zu erweitern, dass Lipski als Sonderbevollmächtigter handeln könne, A. von Ribbentrop, S499 F. Stern 458, 31 August 1939, 15:20 um 15:20 empfängt Lord Halifax von Botschafter Ken ARD ein Telegramm, 2. Wie Sie bemerkt haben werden, ergreift die polnische Regierung Schritte, mit der deutschen Regierung in Kontakt zu treten, wird aber nicht zustimmen, ein Dokument anzunehmen, das eine Forderung enthält, bis nicht die Verfahrensweise einvernehmlich festgelegt worden sei. 3. Wünschen Sie, dass ich darauf bestehe, dass der polnische Botschafter in Berlin Weisung erhalte, dass er solch ein Dokument annehme trotz der Gefahr, dass es in irgendeiner Form ein Ultimatum enthalte. 4. Habe ich den Oberst Beck davon zu unterrichten, wie viel wir von seinem Inhalt wissen, DBFP 7 Nummer 600, Sternbotschafter Sir Phipps telegrafiert an Lord Halifax, ich las heute Nachmittag Herrn Daladier auf Französisch das obige Telegramm, DBFP 7 Nummer 546 DB Nummer 131, vor und hinterließ ihm eine Abschrift, die dem französischen Generalstab von meinem Militärattaché übergeben worden ist. 2. Herr Daladier hörte mit lebhaftem Interesse zu und schien nicht zu denken, dass das von dem Informanten in Berlin gezeichnete Bild notwendigerweise ein falsches wäre. Auf jeden Fall wird er es vorsichtig überprüfen lassen. 3. Herr Daladier sagte, dass Hitlers jetziges Zögern schwer zu erklären wäre außer durch 1. Unruhe in Deutschland, von der es Anzeichen gebe in Saarbrücken, Stuttgart, Baden und an der Ruhr, oder 2. den Wunsch, die Verantwortung für einen Konflikt auf uns zu laden, vielleicht durch irgendeinen unvernünftigen Akt seitens Polens. 4. Herrn Daladiers Umgebung, mit der ich etwas Unterhaltung hatte, empfindet stark, dass wir eine feste Front gegen Hitler darstellen müssen, sonst wird dies alles wieder beginnen, und in weit weniger günstigen Verhältnissen für uns, in kurzer Zeit, DBFP 7 Nummer 625, Sternbotschafter Henderson sendet einen Brief an Lord Halifax und einen an Sir Cadogan vom Foreigistan Office. SDB Nummer 138, Stern ca. 16 Uhr Messino Recortisi, der Nunzius in Warschau, unterbreitet dem Grafen Zembeck den Friedensappell des Papstes. Er erwähnte noch, der Heilige Stuhl sei der Auffassung, dass eventuelle polnisch-deutsche Verhandlungen sich beziehen können, 459-31 August 1939 erster auf die Rückkehr Danzig zum Reich, wobei Polen Sicherheiten hinsichtlich der Handelserleichterungen gegeben werden würden, zweiter auf die Fragen, die den Korridor berühren, dritter auf die Angelegenheiten, die die deutsche Minderheit in Polen betreffen. Was den zweiten Punkt betrifft, so habe ich den Nunzius zu fragen, ob es sich um territoriale Ansprüche des Reiches handle oder lediglich um eine Erleichterung der Verkehrsverbindungen zwischen Ostpreußen und dem übrigen Reich. MGA. Cortesi hat mir geantwortet, das wüsste er nicht genau und dieser Punkt könne von der polnischen Regierung näher präzisiert werden. Er stellte darauf fest, dass der Heilige Stuhl genau über die Art informiert sei, in der die polnische Regierung die Situation betrachte. Dennoch, angesichts der vorliegenden Kriegsgefahr, glaube er, es würde gegen seine Verpflichtungen sein, sich der Pflidi zur Mitteilung dieser Informationen zu entziehen. Wenn er dies täte, so wünsche der Heilige Stuhl zu bemerken, dass er sich lediglich getrieben fühle durch die besondere Hinneigung, die er Polen entgegenbringe und durch die große Furcht, die er angesichts der Kriegsgefahr empfinde. Ich habe Oberst Beck über meine Unterredung mit dem Nunzius informiert, ich sehe darin die Hand von Mussolini. Der Minister zeigte sich deutlich abgeneigt gegenüber dieser Art von Vermittlung, Graf Zimbeck, Journal, Stern ca. 17 Uhr Botschafter Henderson telegrafiert Lord Halifax, 21 Uhr und 20 Minuten in London eintreffend, auf Einladung des Feldmarschalls besuche ich diesen heute Nachmittag in Anwesenheit von Sir Forbes und Dalirus. Zweiter. Ein Bericht über die Unterhaltung wird folgen. Feldmarschall Göring fuhr fort, Nachdruck auf äußerste Dringlichkeit der Lage im Hinblick auf ernsthaftes Risiko von Zwischenfällen bei zwei einander gegenüberstehenden mobilisierten Armeen zu legen. Mein Hauptpunkt war, die Wichtigkeit Englisch-Deutsch-Dir-Verständigung zu betonen und nicht alle Hoffnung auf ihre äußerste Verwirklichung durch irgendeine übereilte Aktion aufs Spiel zu setzen. Dritter. Während wir dort waren, informierte uns Feldmarschall Göring, dass der polnische Gesandte unterwegs wäre, Herrn V. Ribbentrop zu sehen. Vierter. Soweit ich verstehen konnte, erhoben beide Seiten Verfahrensschwierigkeiten in Bezug darauf, ob der polnische Botschafter mit Vollmachten versehen oder bloß ermächtigt sei, ein Dokument ohne weitere Instruktionen anzunehmen. Fünfter. Ich drängte den Feldmarschall, dafür zu sorgen, dass dem polnischen Botschafter wenigstens die deutschen Vorschläge übergeben werden und dass der Text dann sofort amtlich dem französischen Botschafter und mir mitgeteilt würde. DBFP 7 Nummer 613, 460-31 August 1939 17 Uhr Botschafter Henderson berichtet noch über sein Treffen mit Göring an Lord Halifax. Bei meinem Treffen mit Feldmarschall Göring sprach er mehr als eine Stunde lang über Herrn Hitler und seinen eigenen wirklichen Wunsch nach britischer Freundschaft. Wenn auch unzweifelhaft aufrichtig, fühlte ich, dass seine Ansprache eine Anstrengung in elfter Stunde darstellte, Britannien in dem Kamenden-Konflikt zu neutralisieren. Das war auch das Ziel wiederholter Vorschläge, dass einer oder mehrere nicht amtliche aber bevollmächtigte Engländer sofort kamen sollten, die englisch-deutschen Beziehungen auf weitester Grundlage zu diskutieren. Ich konnte nur wiederholen, dass, während ich seinen lobenswerten Wunsch nach Freundschaft teilte, kein Entgegenkommen möglich sei, bis die polnische Frage aus dem Wege wäre. Er machte keinen Versuch, sein Misstrauen gegen Polen zu verbergen, und begegnete allen Argumenten über dieses Thema mit der Versicherung, dass die Deutschen die Polen und ihre Geschichte besser kennen als wir. DBFP 7 Nummer 643, Stern 17 Uhr und 35 Minuten Lord Halifax beauftragt Botschafter Ken ARD, sofort Herrn Beck streng vertraulich den Inhalt der Absätze 1, 2, 6, 7 und 8 des Bezugstelegrammes mit der Vorsichtsbemerkung im letzten Satz zugehen zu lassen. Es handelt sich um das Dokument DBFP 7 Nummer 546 vom 30.08., DB Nummer 131. DBFP 7 Nummer 605, Stern nahezu 3000 Mitglieder der faschistischen Partei Moslis zogen in einem Demonstrationszug am Parlament vorbei zur Downing Street, wo sie von der Polizei auseinandergetrieben wurden. Sie trugen Plakate mit der Aufschrift, kämpft für Großbritannien, aber nicht für Warschau, Archiv, S547, Stern 18 Uhr der französische Ministerrat behandelt in einer zweieinhalbstündigen Sitzung seine Haltung zum italienischen Konferenzangebot und gegenüber Deutschland. Siehe unter italienischer Vermittlungsversuch. Stern 18 Uhr und 15 Minuten 18 Uhr und 30 Minuten um diese Zeit erst soll in London Kennards Bericht über seine Unterhaltung mit Beck, um die Mittagszeit, sowie die polnische Antwort an England eingetroffen sein. Verschiedene Historiker nennen für letztere sogar eine noch spätere Eingangszeit, 19 Uhr und 15 Minuten. Für die Richtigstellung siehe unter Englands große Schweigepause. 461-31 August 1939 18 Uhr und 30 Minuten Botschafter Lipski wurde vom Reichsaußenminister empfangen und verlas Wohlstande Weisung seiner Regierung, In der heutigen Nacht erhielt die polnische Regierung von der Regierung Großbritanniens die Nachricht über den Meinungsaustausch mit der deutschen Regierung bezüglich der Möglichkeit einer direkten Aussprache zwischen der Reichsregierung und der polnischen Regierung. Die polnische Regierung erwägt im günstigen Sinne die Suggestionen der Regierung Großbritanniens, der in den allernächsten Stunden eine formelle Antwort in dieser Angelegenheit erteilt wird. Botschafter Lipski antwortete auf die wiederholte Frage des Reichsaußenministers, ob er zu Verhandlungen bevollmächtigt sei, mit Nein. Er habe lediglich den Auftrag, die bereits vorgetragene Weisung, die er anschließend und schriftlich übergab, beim Reichsaußenminister abzusetzen. Der Ram skizzierte dann kurz den Meinungsaustausch zwischen der deutschen und der englischen Regierung und den Vorschlag Deutschlands, dass im Laufe des 30. August ein polnischer Vertreter nach Berlin kommen solle. Der Führer habe den ganzen Tag über gewartet, aber erst abends von der englischen Regierung eine ziemlich nichtssagende Erklärung erhalten. Auf eine nochmalige Frage des Ram nach eventuellen Verhandlungsvollmachten von Lipski erklärte dieser erneut, zu keiner Verhandlung bevollmächtigt zu sein, Adab 7 S385, weder Hofer noch Freund bringen dieses wichtige Dokument. Stern 18:40 Reichsaußenminister V. Ribbentrop erstattet Adolf Hitler in Gegenwart des Botschaftsrates Hevel und des Heeresadjutanten, HPTM. Engel, Bericht über den ergebnislosen Besuch Lipskis. Jetzt erst erteilt Adolf Hitler den Befehl zur Auslösung des Falles Weiß, der militärischen Auseinandersetzung mit Polen. Auskunft des seinerzeitigen Heeresadjutanten General außer Dienst Engel DB Nummer 137, Stern 20:01 Kommando der SS soll in polnischer Uniform den deutschen Sender Gleiwitz überfallen und einen Aufruf in polnischer Sprache gesendet haben. Siehe unter der Überfall auf den Sender Gleiwitz. Stern 21:00 über den deutschen Rundfunk wurde eine Erklärung der Reichsregierung und der Text der deutschen Vorschläge verkündet. DB Nummer 139, 462-31 August 1939 21:15 vorstehende Erklärung wurde mit Text der Vorschläge dem britischen Botschafter überreicht. 21:25 22:00 erfolgte die Übergabe an den französischen und japanischen Botschafter, an den amerikanischen und russischen Geschäftsträger. Adab 7 S390, Stern 21:30 der polnische Botschafter Lukasiewicz in Paris, der gerade die deutsche Rundfunkmeldung mit den 16-Punkte-Vorschlägen gehört hatte, sagte zu Außenminister Barnett, sie sind so maßlos, dass die deutsche Regierung wahnsinnig geworden sein muss oder heute eine regelrechte Herausforderung betreibt, um die polnische Regierung aufzustacheln. Außenminister Barnett behauptet ferner, dass die polnische Regierung schon abends von dem italienischen Vorschlag wusste. Der polnische Botschafter hätte sich darüber mit einem Abteilungsleiter des Pariser Außenministeriums unterhalten, Barnett, S-288, und Beck unterrichtet. Das ist unwahrscheinlich, da Beck am Nachmittag des 1. September noch nichts davon wusste. Barnett, S-290, Stern 22:25 Lord Halifax erhält von Botschafter Ken ARD in Warschau ein längeres Telegramm, in dem dieser die Argumente zum Ausdruck bringt, die nach seiner und der Polen Meinung gegen die deutschen Vorschläge sprechen. DB Nummer 140, Stern 22:30 Botschafter Lipski berichtet über seine Unterredung mit dem Reichsaußenminister in Warschau, Herr von Ribbentrop hat mich um 18:30 empfangen. Ich habe die erhaltenen Anweisungen ausgeführt. Herr V. Ribbentrop fragte mich, ob ich besondere Vollmacht zum Verhandeln habe. Ich antwortete mit Nein. Er fragte mich hierauf, ob ich darüber informiert sei, dass die Reichsregierung in Beantwortung der Londoner Anregungen ihre Zustimmung zu unmittelbaren Verhandlungen mit einem mit den nötigen Vollmachten ausgestatteten Delegierten, der gestern erwartet worden sei, ausgesprochen habe. Ich antwortete, dass ich in dieser Hinsicht nur indirekte Nachrichten erhalten habe. Am Schluss wiederholte Herr V. Ribbentrop, er habe angenommen, ich sei mit den nötigen Vollmachten zum Verhandeln versehen. Er wird meinen Schritt dem Reichskanzler zur Kenntnis bringen, PWB Nummer 113, 463-31 August 1939 23:00 der polnische Rundfunksender gibt folgende Meldung durch. Die heutige Bekanntmachung des deutschen offiziellen Kommuniqué Fontes hat die Ziele und Absichten der deutschen Politik klar gezeigt. Es beweist die offenen Aggressionsabsichten Deutschlands gegenüber Polen. Die Bedingungen, unter denen das Dritte Reich bereit ist, mit Polen zu verhandeln, lauten, Danzig kehrt sofort zum Reich zurück. Pommerellen mit den Städten Bromberg und Graudenz unterliegt einem Plebiszit, wobei alle Deutschen, die nach dem Jahre 1918 aus irgendwelchen Gründen von dort ausgewandert sind, hineingelassen werden sollen. Polnisches Militär und Polizei evakuiert Pommerellen. Die Polizei Englands, Frankreichs, Italiens und der Sowjetunion übernimmt die Gewalt. Nach Ablauf von 12 Monaten findet das Plebiszit statt. Das Gebiet der Halbinsel Haia wird vom Plebiszit gleichfalls erfasst. Gedingen ist als polnische Stadt ausgeschlossen. Unabhängig vom Ausgang des Plebiszits wird eine exterritoriale Straße in der Breite eines Kilometers gebaut. Die deutsche Agentur gibt bekannt, dass der Termin für die Annahme dieser Bedingungen gestern abgelaufen ist. Deutschland hat vergeblich auf einen Abgesandten Polens gewartet. Die Antwort waren die militärischen Anordnungen der polnischen Regierung. Keine Worte können jetzt mehr die Aggressionspläne der neuen Hunnen verschleiern. Deutschland strebt die Herrschaft über Europa an und durchstreicht mit einem bisher nicht dagewesenen Zynismus die Rechte der Völker. Dieser unverschämte Vorschlag beweist deutlich, wie notwendig die militärischen Anordnungen der polnischen Regierung gewesen sind, DWB 2 Nummer 469 im PWB nicht veröffentlicht, DV. An diesen Auslassungen ist neben ihrem hasserfüllten Charakter die unzutreffende Behauptung interessant, dass die deutsche Agentur bekannt gibt, dass der Termin für die Annahme der deutschen Bedingungen gestern abgelaufen ist, sowie das Eingeständnis, dass die polnische Antwort auf die deutsche Erwartung eines Unterhändlers die militärischen Anordnungen der polnischen Regierung gewesen seien. Deren Auswirkung zeigte sich in den zahlreichen Meldungen, die in der Nacht über polnische Feuerüberfälle eintrafen. Stern 23 Uhr: Die britische Regierung beauftragt Botschafter Henderson, die deutsche Regie benachrichtigen, dass die polnische Regierung durch ihren Botschafter in Rang zu Berlin Schritte unternehme, um mit ihr in Fühlung zu kommen. Ferner solle er fragen, ob sie ebenfalls von der Notwendigkeit überzeugt sei, hinsichtlich Danzigs unverzüglich einen Modus Vivendi zu sichern und ob sie damit einverstanden sei, dass Herr Burkhardt zu diesem Zweck verwendet würde. BBB Nummer 99, 464, 31 August 1939. Diesen Auftrag datiert Botschafter Henderson in seinen Erinnerungen, Henderson, S315, und in seinem amtlichen Schlussbericht, der von der britischen Regierung als Blau-Weiß-Buch am 20.09.1939, S30, Nummer 58, herausgegeben wurde, um 12 dann den auf 11 Uhr vormittags zurück. Er führte ihn erst am 1.09. in der Frühe durch eine schriftliche Mitteilung an die deutsche Regierung aus. BBB Nummer 103, Stern 23 Uhr und 30 Minuten: Herr Kolundre telefonierte Herrn Barnett, wir befinden uns in Gegenwart eines neuen Manövers, das den Zweck hat, den Anschein zu erwecken, als ob Polen sich jedem Versuch einer friedlichen Lösung entziehe. Um dieses Manöver zum Scheitern zu bringen und das angewandte Verfahren ins rechte Licht zu rücken, genügt es, hervorzuheben, dass Rang nicht versucht hat, einer Besprechung auszuweichen, sondern im Gegenteil hierzu ihre prinzipielle Zustimmung durch die von Herrn Lipski Herrn Ribbentrop gemachte Mitteilung gegeben hat. FGB Nummer 318, die polnische Regie, Stern 24 Uhr: Sein Warschauer Kollege Noel teilt Barnett mit, soeben wurde deutscherseits eine Mitteilung über die polnisch-deutschen Beziehungen durch den Rundfunk verbreitet. Herr Beck übermittelt mir durch den Grafen Lubienski die folgende diesbezügliche, für eure Exzellenz bestimmte Auslassung: Herr Lipski versuchte heute um 13 Uhr, von Herrn V. Ribbentrop empfangen zu werden. Die Unterredung muss um 18 Uhr abends stattgefunden haben. Herr Beck hat keinerlei Nachricht über die Vorgänge, da die Verbindungen zwischen Berlin und Warschau unterbrochen sind. Aber die Mitteilung des deutschen Rundfunks bemüht sich, den Abbruch der Verhandlungen hervorzuheben. FGB Nummer 319, Herr Beck legt großes Gewicht darauf, die von der polnischen Regierung GI machten Anstrengungen, um das Versöhnungswerk zu erleichtern, zu unterstreichen, Stern 0 Uhr und 30 Minuten, 1.09. Der britische Botschafter Henderson beschließt den für ihn arbeitsreichen Tag mit einem Telefonat, das er kurz nach Mitternacht mit Lord Halifax führt. 1. Dank der nach meiner Meinung beklagenswerten Zweideutigkeiten auf beiden Seiten über das Verfahren und den genauen Status des polnischen Botschafters würde überhaupt kein Zusammentreffen zwischen Lipski und Ribbentrop stattgefunden haben, wenn nicht die italienische Regierung sich eingeschaltet hätte. Das trifft 465, 31 August 1939 keineswegs zu, denn auf deutscher Seite bestand gar keine Absicht, den sich endlich meldenden polnischen Botschafter nicht zu empfangen, DV. 2. So wie die Dinge nun waren, nahm der polnische Botschafter das Dokument, das die deutschen Vorschläge enthielt, nicht an, welche, wie ich Ihnen und nach Warschau telegrafierte, ganz gewiss nicht so waren, dass sie von der Welt im Allgemeinen als unvernünftig angesehen werden könnten, besonders angesichts der polnischen Behauptung, dass der Korridor zu 90% von Polen besiedelt ist und immer gewesen ist. Wenn dem so ist, kann eine Volksabstimmung nach dem Beispiel der Saar gar nicht anders als zu Polens Gunsten ausfallen. 3. Unter diesen Umständen wird die von der deutschen Regierung vertretene Ansicht, dass Polen mit britischer und französischer Rückenstärkung niemals beabsichtigt hat, über irgendeine Regelung zu verhandeln, die die Rückkehr Danzigs zu Deutschland zur Folge haben könnte, sehr verstärkt worden sein. 4. Der Krieg mag gerechtfertigt sein aus den Gründen, dass das Nazi-Regime ein unmoralisches ist, gegen das wir früher oder später kämpfen müssen. Aber ich möchte ergebenst bemerken, dass ein Krieg als Antwort auf ein deutsches Angebot vollkommen unverantwortlich sein würde. Wenn das Erstere der Fall ist, habe KH nichts mehr zu sagen, und der Augenblick mag wohl ein günstiger sein. Falls das Letztere die von seiner Majestät Regierung vertretene Ansicht sein sollte, kann ich nur vorschlagen, dass die polnische Regierung in unmissverständlicher Sprache GI drängt werden sollte, dass sie morgen aufgrund der deutschen Vorschläge, die nun bekannt gemacht worden sind, ihre Absicht ankündigen soll, einen Bevollmächtigten nach Berlin zu senden, um diese Vorschläge in allgemeinen Wendungen zu diskutieren. Ich würde ferner vorschlagen, dass der Bevollmächtigte ein polnischer Marschall sein sollte, was dazu führen könnte, dass die Verhandlungen zwischen ihm und Generalfeldmarschall Göring geführt würden anstelle von Herrn V. Ribbentrop, DBFP 7 Nummer 631 vom 1.9.1939, 2. Die Aktion Dalerus 31. August 1939. Dalerus, der von London zurückgekommen war, fuhr noch in der Nacht zu Göring. Er fand ihn ruhig und beherrscht, nicht übellaunig, wie er ihn vor fast 24 Stunden verlassen hatte. Ich berichtete über den Vorschlag, den ich Chamberlain zur Weiterbeförderung nach Warschau gemacht hatte. Ich hob hervor, dass die englische Regierung in ihrem Bestreben, in der außerordentlich heiklen Lage die Gemüter zu beruhigen, ihrer dass die deutsche Regierung und besonders Göring alles täten, um verhindern. Weiter erzählte ich, dass ich Chamberlain und Halifax über mein Gespräch mit Göring vor meiner Abreise Saids erwarte, deutsche Provokationen gegenüber Polen zu 466-31 August 1939 berichtet und dass dies einen beruhigenden Eindruck gemacht habe, das Misstrauen gegenüber der deutschen Regierung und ihren Absichten aber groß sei. Göring unterbrach mich und sagte, er habe mir eine wichtige Mitteilung zu machen. Hitler habe in seinem Wunsch, mit England zu einem Übereinkommen zu gelangen, ein Angebot an Polen ausgearbeitet, das ein großes Entgegenkommen von deutscher Seite bedeute, in seiner offensichtlich demokratischen, gerechten und praktisch durchführbaren Art großes Aufsehen erregen müsse und sowohl von Polen als auch von England akzeptiert werden könne. Mit sehr befriedigter Miene las Göring den Vorschlag vor und fragte mich, als er fertig war, was meine Meinung sei. Freilich wich dieses Angebot in einigen Punkten ab von den Hauptrichtlinien für eine Regelung, wie sie mir Göring letzte Nacht mitgeteilt hatte, aber grundsätzlich bedeutete es dasselbe. Das Gebiet, in dem eine Volksabstimmung stattfinden sollte, war bedeutend kleiner als jenes, das mir Göring vergangene Nacht auf das Kartenblatt gezeichnet hatte, und die Abstimmungsbedingungen schienen in der Absicht formuliert, eine Lösung zu ermöglichen. Göring teilte mir weiter mit, dass Ribbentrop am 30. abends Henderson empfangen habe, um ihm dieses Angebot zu übergeben. Er äußerte die Hoffnung, dass deren Gespräch zu einer Regelung führen würde, sowohl durch direkte Verhandlungen zwischen Polen und Deutschland als auch durch ein allgemeines Übereinkommen über sämtliche ungeklärte Fragen mit England. Göring schien vergnügt und befriedigt, unterstrich aber gleichzeitig, dass jetzt schnell gehandelt werden müsse, da die Heere gegeneinander aufmarschiert seien und Grenzzwischenfälle nachteilig auf die Stimmung in dieser heiklen Lage einwirken könnten. Ich schlug ihm hierauf vor, dass ich sofort M.A. Forbes anrufen und fragen wolle, ob die Zusammenkunft zwischen Henderson und Ribbentrop stattgefunden habe, die Not überreicht worden sei und bejahendenfalls, welchen Eindruck diese auf Henderson gemacht habe. Ich rief Forbes an und teilte ihm mit, dass ich von Görings Zug aus spreche und was ich wissen wolle. Zu meiner Verwunderung antwortete Forbes, die Zusammenkunft zwischen Henderson und Ribbentrop sei leider sehr unglücklich verlaufen. Ribbentrop wäre rüde und unhöflich gewesen und hätte von Anfang an eine sehr abweisende Haltung gegen Henderson eingenommen, hierauf hätte er ein Papier vorgenommen, erklärt, dies enthielte die Bedingungen für Polen, und es Henderson schnell vorgelesen. Henderson hätte nach der Schilderung, die er Forbes sofort nach seiner Rückkehr gegeben habe, nur drei Worte verstanden und es auch nicht für nötig befunden, dem hastigen und nachlässigen Vorlesen zu folgen, da er erwartete, danach die Not zur Prüfung zu erhalten. Zu Hendersons Verwunderung hätte aber Ribbentrop die Not eingesteckt, nachdem er sie vorgelesen hatte, und auf Hendersons Ersuchen, sie ihm auszuhändigen, nur geantwortet, es wäre nun zu spät, die Uhr über 12 und die Frist abgelaufen, die Polen hätten mithin ihre Chance verpasst. Nach einem kurzen Wortwechsel hätten sich die beiden in einer sehr feindlichen Stimmung getrennt. Forbes äußerte am Schluss seinen Ärger über die Art, in der Englands Botschafter behandelt worden sei. Er 467-31 August 1939 erklärte, er halte es für zwecklos, weitere Schritte zu versuchen, wenn die Vertreter der deutschen Regierung in einer solchen Art auftreten. Wenn es aufrichtig ihr Wunsch und ihre Absicht ist, mit England zu einer Verständigung zu kommen und den Grund für eine künftige Zusammenarbeit zu legen, dann ist es notwendig, Ribbentrops Fehler sofort dadurch gut zu machen, dass die englische Botschaft von der Not an Polen Kenntnis erhält. Sie haben selbst den gerechten und loyalen Inhalt der Not betont, dann ist es wohl auch richtig, dass sie der englischen Regierung mitgeteilt wird. Göring stand auf und ging in dem kleinen Salon mit den Händen auf dem Rücken auf und ab. Er war nervös und offenbar über die Entwicklung auch überrascht. Ich schlug ihm vor, meinerseits Forbes sofort anzurufen und ihm den Inhalt der Not mitzuteilen. Er ging weiter auf und ab, offenbar darüber nachdenkend, ob er das Risiko auf sich nehmen sollte, dies zu gestatten. Plötzlich blieb er stehen, sah mich an und sagte, ich übernehme die Verantwortung, Sie können ihn anrufen. Ich bekam Görings Kopie der Not, rief Forbes an und las sie ihm vor. Zwar beherrschte Forbes Deutsch gut, er bat mich aber doch, langsamer zu lesen, als ich seinem Ersuchen nachkam und das Tempo meines Diktats verlangsamte, wurde Göring nervös und ersuchte mich, schneller zu lesen. Die Situation war recht unangenehm. Ich übernachtete im Sonderzug Görings. Um 8 Uhr traf ich mich mit Göring, der offenbar die ganze Zeit über die Folgen des Zwischenfalls zwischen Henderson und Ribbentrop nachgedacht hatte. Gleich als ich ihn traf, forderte er mich auf, die Hauptpunkte des Angebots an Polen sofort zu notieren und dann zu Henderson zu fahren, um mich zu überzeugen, dass Forbes mein Diktat richtig verstanden hatte. Er hob hervor, wie wichtig es sei, die Not möglichst bald der englischen Regierung zuzuleiten und sagte, dies sei eine Voraussetzung dafür, dass die Krise keine unheilvolle Entwicklung nehme. Göring diktierte und ich notierte die 16 Punkte, worauf ich mich in einem Auto zur britischen Botschaft begab. Sofort nach meiner Ankunft, gleich nach 10 Uhr vormittags, wurde ich von Henderson empfangen. Er beurteilte die Lage als trostlos. Er berichtet auch mir, dass er nur drei Worte verstanden habe, als Ribbentrop in schnellem Tempo den deutschen Vorschlag zu einem Vertrag mit Polen vorgelesen hätte. Wir gingen hierauf meine Notizen durch und verglichen sie mit dem Auszug, der nach meinem Gespräch mit Forbes in der Nacht gemacht worden war. Es zeigt sich, dass sie gut übereinstimmten. Ohne dass Göring in den Nachtstunden es klar und deutlich gesagt hatte, bekam ich doch den Eindruck, dass er Ribbentrops Verhalten zu entschuldigen versuchte. Ich teilte dies Henderson mit und betonte, wie wichtig es sei, dass wirkliche Verhandlungen zwischen der polnischen und deutschen Regierung unmittelbar zustande kämen, wenn überhaupt etwas Positives erreicht werden sollte. Ich hob hervor, dass nach meinem Eindruck Göring alles, was er könne, tue, um Verhandlungen zustande zu bringen und eine Katastrophe zu verhindern. 468-31 August 1939. Das Ergebnis unseres Gesprächs war, dass Henderson beschloss, den polnischen Botschafter Lipski anzurufen und ihn zu ersuchen, Mitty sofort zu empfangen. Ich lehnte zuerst ab, betonend, dass ich Lipski niemals begegnet wäre, weswegen eine Zusammenkunft mit ihm schwerlich von Nutzen sein könne. Henderson ließ sich von meiner Einstellung nicht beeinflussen und telefonierte mit Lipski, dass Forbes gleich mit einem Schweden käme, den er sofort empfangen solle. Wir fuhren um 11 Uhr vormittags in Forbes, kleinem Wagen zur polnischen Botschaft. Bereits bei der Ankunft spürte man sehr deutlich den Ernst der Lage. In der Halle standen Kisten aufgereiht und überall war das Personal damit beschäftigt, die Abreise vorzubereiten. Lipski empfing uns in seinem Arbeitszimmer, aus dem bereits ein Teil der Ausstattung entfernt war. Forbes stellte mich vor und wir nahmen rund um einen Tisch Platz. Lipski war im Gesicht weiß wie Leinen und wirkte außerordentlich nervös und niedergeschlagen. Forbes erzählte, wer ich sei und die Ereignisse der Nacht. Er bat mich hierauf, die deutsche Not an Polen vorzulesen, was ich tat. Aber Lipski erklärte bald, dass er den Inhalt nicht verstehen könne. Forbes notierte hierauf eigenhändig die Hauptpunkte und übergab die Aufzeichnungen Lipski, der das Papier mit zitternden Händen nahm und eine Weile betrachtete, dann aber erklärte, dass er nicht deuten könne, was dort stehe. Ich erbot mich hierauf, die Not sofort seiner Sekretärin zu diktieren. Sie wurde hereingerufen und bekam ihre Anweisungen, ich ging mit ihr in ein angrenzendes Zimmer und sie schrieb mein Diktat direkt in die Maschine. Mit der Niederschrift kehrte ich zurück und übergab sie Lipski, worauf Forbes und ich nach dem Wechsel einiger höflicher Redensarten Abschied nahmen. Auf dem Rückweg erzählte mir Forbes etwas, das mich erschreckte, während ich der Sekretärin diktierte, hatte Lipski Forbes mitgeteilt, dass er in keiner Weise Anlass habe, sich für Noten oder Angebote von deutscher Seite zu interessieren. Er kenne die Lage in Deutschland nach seiner 5,5-jährigen Tätigkeit als Botschafter gut und habe intime Verbindung mit Göring und anderen aus den maßgebenden Kreisen, er erklärte, davon überzeugt zu sein, dass im Fall eines Krieges Unruhen in diesem Land ausbrechen und die polnischen Truppen erfolgreich gegen Berlin marschieren würden. Das Ganze wirkte trostlos und Forbes und ich waren auch sehr niedergeschlagen, als wir zur englischen Botschaft zurückkehrten und Henderson berichteten. Ich ersuchte, sofort anrufen zu dürfen, um London mündlich zu berichten. Dies wurde genehmigt und ich bekam binnen kurzem Verbindung mit Sir Horace Wilson und teilte ihm mit, was geschehen, DB Nummer 141. 12:30 Uhr verließ ich die englische Botschaft und begab mich zu Görings Wohnung in Berlin, um zu versuchen, ob es noch eine Möglichkeit gäbe, die deutsche Regierung dazu zu bestimmen, einen Verhandlungsvorschlag in einer besonnenen und verständigen Art zu machen, statt bei jeder denkbaren Gelegenheit mit Überraschungen in Form von Drohungen, Zornausbrüchen und Taktlosigkeit zu kommen. War 469-31 August 1939 als deutlichen Beweis für das energische Streben der Engländer, den Weg für Unterhandlungen zu ebnen, erzählte ich Göring, dass Henderson Mitty gebeten hatte, Lipski zu besuchen und dass ich dies auch getan hätte. Dagegen hütete ich mich wohl, auf irgendwelche Einzelheiten des Besuchs einzugehen. Gleich nach 13 Uhr kam ein Adjutant und übergab einen Umschlag des Auswärtigen Amtes, der eben mit Eilkurier gekommen war. Es war ein roter Umschlag der Art, die der Kennzeichnung besonders dringender Staatsangelegenheiten diente. Göring riss den Umschlag auf und las den Inhalt durch, fuhr auf wie aus einer Kanone geschossen und fing an, heftig erregt auf und ab zu gehen. Er erklärte in zornigem Ton, nun habe er den wirklichen Beweis in der Hand, den Beweis, dass die Polen jede Verhandlungsmöglichkeit sabotierten. Es dauerte mindestens 5 Minuten, ehe er sich so weit beruhigt hatte, dass ich den Inhalt erfuhr. Die Deutschen hätten, erklärte Göring, ein in Berlin 12:45 eingegangenes Chiffre-Telegramm der polnischen Regierung in Warschau an Lipski aufgefangen. Er hatte eine Abschrift der deutschen Übersetzung dieses Telegrammes bekommen und hatte nun Gelegenheit, mit Nachdruck zu betonen, dass es der Fehler der Polen und nicht Ribbentrops sei, wenn keine Verhandlungen zustande kämen. Göring betrachtete den Inhalt als einen so klaren Beweis hierfür, dass er das Telegramm eigenhändig abschrieb, mir die Abschrift gab und bat, Henderson den Inhalt mitzuteilen. Gleichzeitig betonte er ausdrücklich, dass er ein großes Risiko auf sich nehme, wenn er dies täte und seine Bedenken zurückstelle, er sei aber der Auffassung, dass Henderson wissen müsse, wie die Polen sich benehmen. Die beiden Versionen, jene, die mir Göring gab, und die in Polens Weißbuch abgedruckte, haben in der Übersetzung folgenden Wortlaut: Görings Abschrift, ersuchen Sie um eine Unterredung und erklären Sie Folgendes: Diese Nacht erhielt die polnische Regierung von der englischen Regierung eine Mitteilung über einen Meinungsaustausch zwischen der Reichsregierung und der englischen Regierung hinsichtlich der Möglichkeit einer direkten Vereinbarung zwischen der Reichsregierung und der polnischen Regierung. Die polnische Regierung wird den Vorschlag der englischen Regierung erwägen und in einigen Stunden der englischen, nicht der deutschen, eine formelle Antwort geben. Als besondere und geheime Mitteilung an den Botschafter wird dem Folgendes hinzugefügt: Lassen Sie sich unter keinen Umständen in sachliche Diskussionen ein, wenn die Reichsregierung mündliche oder schriftliche Vorschläge macht, müssen Sie erklären, dass Sie keinerlei Vollmacht haben, solche Vorschläge entgegenzunehmen oder zu diskutieren, und dass Sie ausschließlich obige Mitteilung Ihrer Regierung zu übermitteln und erst weitere Instruktionen einzuholen haben. Das Telegramm in Polens Weißbuch, J.M. Hinblick auf Ihre Berichte bitte ich Sie, Herr Botschafter, um eine Vorsprache 470-31 August 1939 bei dem Reichsaußenminister oder dem Staatssekretär nachzusuchen und einem von Ihnen Folgendes mitzuteilen: Diese Nacht wurde die polnische Regierung von der britischen von deren Erörterungen mit der deutschen Regierung über die Möglichkeit direkter Verhandlungen zwischen der deutschen und der polnischen Regierung unterrichtet. Die polnische Regierung erwägt in günstigem Sinn den Vorschlag der britischen Regierung, der in den nächsten Stunden eine formelle Antwort zu dieser Frage gegeben werden wird. Wie man sieht, weisen die beiden Versionen gewisse auffallende Unterschiede auf. Erstens heißt es in der polnischen Fassung, dass die polnische Regierung den Vorschlag der britischen Regierung in günstigem Sinn erwägen wolle. Diese Worte finden sich nicht in Görings Fassung. Zweitens, und dies ist weit wichtiger, fehlt in der Version des polnischen Weißbüchs der zweite Teil, den das Telegramm nach Görings Angabe enthalten haben soll. Die Sache muss sich wie folgt verhalten: Entweder hat das polnische Außenministerium diesen Teil, als es das Weißbuch redigierte, weggelassen oder man hat von deutscher Seite ganz einfach den Fragleichen-Teil zugesetzt. In diesem Fall war die Kopie, die Göring mir gab, eine Fälschung des Telegrammes. Gewisse Angaben in Englands Blaubuch, VGL die Dokumente Nummer 96.3 und Nummer 100.3, dürften dafür sprechen, dass die erste Annahme richtig sein muss. Ich aber hatte in dem Augenblick, in dem mir Göring seine Kopie gab, keine Möglichkeit, deren Echtheit zu beurteilen. Jedenfalls betrachtete ich es in der Stimmung, in der sich Göring befand, als aussichtslos, ein Gespräch zu führen, das zu einem Ergebnis führen konnte. Ich hörte mir nur seine Ausfälle gegen Lipski und die Polen an, deren Verhalten er von Anfang bis Ende scharf verurteilte, während er gleichzeitig Deutschlands Absichten und Maßnahmen in günstigstem Sinn darstellte. Hierauf äußerte ich ungefähr Folgendes: Da ich überzeugt bin, dass Sie, Herr Generalfeldmarschall, wirklich danach streben, Komplikationen zu vermeiden, und den aufrichtigen Wunsch haben, zu einem positiven Ergebnis zu kommen, und da Sie schließlich fähig sind, auch in Fragen diffiziler Natur Verhandlungen zu führen, ohne mit dem Partner in Streit zu kommen, scheint mir die einzige Möglichkeit zu sein, dass Sie Henderson zu sich einladen und versuchen, mit ihm gemeinsam eine Lösung zu finden. Direkte Verhandlungen zwischen Polen und Deutschland erscheinen mir jetzt unmöglich. Die einzige Möglichkeit ist dann wohl, direkte Verhandlungen zwischen England auf der einen Seite und Deutschland auf der anderen zustande zu bringen, wobei England sowohl im eigenen als auch in Polens Namen auftritt, um eine gerechte und billige Lösung zu finden. Ja, aber ich kann ja nicht gut Henderson zu einer solchen Unterredung ohne Hitlers Einverständnis einladen, antwortete Göring prompt. Ich erwiderte, dass Göring dann sofort zur Reichs-GNZ-Lei fahren und Hitlers Zustimmung zu obigem 471-31 August 1939 Vorschlag einholen müsse. Göring fuhr zu Hitler, um von ihm die Erlaubnis zu erwirken, Verhandlungen mit Henderson aufzunehmen, und ich selbst fuhr zur britischen Botschaft, um Henderson über meine Schritte zu informieren. Henderson empfing mich freundlich, äußerte aber gleichzeitig den Verdacht, dass die Deutschen nur wünschten, zwischen England und Polen Zweitracht zu sehen. Während wir in Hendersons Arbeitszimmer saßen und die Angelegenheit besprachen, läutete das Telefon. Göring teilte mir mit, dass Hitler den Vorschlag gebilligt hätte, und bat mich, Henderson auf 16 Uhr zu Göring zum Tee und zur ungestörten Besprechung der Probleme einzuladen. Erst lehnte Henderson ab, änderte aber alsbald seine Meinung und erklärte, er könne allerdings nicht um 16 Uhr, wohl aber um 16.50 Uhr kommen. Ich teilte dies Göring mit, worauf er anfügte, dass seine Einladung auch Forbes gelte, was ich ebenfalls übermittelte. Ich glaube nicht, dass dies Henderson recht war, offensichtlich akzeptierte er den Vorschlag mit einem gewissen Zögern. Ich teilte Göring mit, dass auch Forbes mitkomme. Ich zeigte hierauf Henderson Görings Kopie des aufgefangenen Chiffre-Telegramms und sagte ihm auch, Görings Einladung sei auf meine Initiative zurückzuführen und der Anlass dazu sei, dass ich in der gegenwärtigen Lage nur dann eine Möglichkeit zu einer friedlichen Lösung sähe, wenn Göring und Henderson zu einer Verständigung über ein Programm für deutsch-englische Verhandlungen kämen. Ich bin überzeugt, dass Henderson, obwohl er mir aufmerksam zuhörte, innerlich die ganze Zeit der bestimmten Auffassung war, das Ganze sei ein Intrigenspiel, ein Versuch, Polen und England zu trennen, um Deutschland Gelegenheit zu geben, Polen ungestört anzugreifen. Die Entfernung zwischen der englischen Botschaft und Goerings Residenz war nicht groß. Ich ging deshalb zu der Konferenz 16:50 Uhr zu Fuß und traf kurze Zeit vor Henderson und Forbes ein. Göring empfing Henderson herzlich und beide bemühten sich offensichtlich, für das kommende Gespräch eine günstige Atmosphäre zu schaffen. Henderson versicherte Göring seine Hochachtung, insbesondere auch für das deutsche Volk, und betonte, dass er stets sehr um einen glücklichen Ausgang seiner Mission als Botschafter in Berlin bemüht gewesen sei. Göring hatte sich anscheinend vorgenommen, seinen ganzen Charme, den er zweifellos besaß, aufzubieten, und er malte die Bedeutung einer Verständigung zwischen Deutschland und England in der gewinnendsten und überzeugendsten Art aus. Nach etwa einer halben Stunde begann die eigentliche Diskussion. Göring schlug vor, Verhandlungen zwischen Deutschland und England einzuleiten, wobei England auch für Polen auftreten solle. Henderson war offensichtlich vorsichtig und verhielt sich wohl infolge seines Misstrauens etwas reserviert. Göring legte das aufgefangene Ziffre-Telegramm der polnischen Regierung an Lipski als Beweis vor, dass die Polen jede Möglichkeit einer Verständigung sabotierten und dass Deutschland unter solchen Verhältnissen nicht gut zu einer Regelung mit Polen kommen könnte. Ich hatte den Eindruck, dass Henderson den Verdacht hatte, das Telegramm enthalte Fälschungen. Göring bemerkte indessen, dass wir bald einen Beweis für die 472-31 August 1939 Authentizität des Telegramms haben würden. Lipski träfe sich nämlich 18:30 Uhr mit Ribbentrop und es würde sich dann gewiss erweisen, dass die Zusammenkunft dieser beiden genau nach den Instruktionen verlaufen werde, die Lipski erhalten habe. Henderson erklärte sich bereit, seiner Regierung Göings Vorschlag, das heißt die Aufnahme direkter Verhandlungen zwischen Deutschland und England, wobei dies auch für Polen auftreten solle, mitzuteilen, er selbst wollte sich aber nicht darüber äußern, ob dieser Weg gangbar sei. Göring betonte lebhaft, wie schrecklich ein Krieg zwischen England und Deutschland werden würde. Das Gespräch endigte einige Minuten vor 19 Uhr, ohne dass etwas Positives erreicht worden wäre und eine der Parteien Verpflichtungen übernommen hätte. Man fühlte deutlich, dass dies der 11. Stunde letzte Minute war. Die Lage erschien hoffnungslos. Später am Abend erfuhr ich von Göring und Forbes, dass die Zusammenkunft zwischen Lipski und Ribbentrop ergebnislos verlaufen war, Dalerus, S104-121, 3. Der italienische Vermittlungsversuch 31. August 1939, so beschreibt ihn Czarnöl in seinem Tagebuch, schlimmes Aufwachen. Attulico telegrafiert um 9 Uhr, dass die Sache verzweifelt sei und der Krieg in wenigen Stunden ausbreche, falls keine neue Tatsache dazwischen komme. Ich gehe sofort in den Palazzo Venezia. Wir müssen die neue Tatsache schaffen. Im Einverständnis mit dem Ducei telefoniere ich Lord Halifax, um ihm zu sagen, dass sich der Ducei bei Hitler nur verwenden kann, wenn er ein großes Pfand mitbringt, Danzig. Mit leeren Händen könne er nichts verlangen. Lord Halifax ersucht mich seinerseits, auf Berlin einen Druck auszuüben, damit die Prozedurschwierigkeiten überwunden und die unmittelbare Fühlungnahme zwischen Deutschen und Polen eingeleitet werden könne. Ich telefoniere in diesem Sinne mit Attulico, der immer pessimistischer ist. Kurz darauf teilt Halifax mit, unser Vorschlag wegen Danzig scheine sich nicht verwirklichen zu lassen. Der Himmel wird immer dunkler. Letzter Versuch, Vorschlag an Frankreich und England, auf den 5. September eine Konferenz einzuberufen, mit dem Zweck, jene Bestimmungen des Versailles-Vertrages zu überprüfen, die das Leben Europas stören. Ich unterstütze diese Anregung warm, wenn aus keinem anderen so aus dem Grund, dass die Kluft zwischen uns und Hitler dadurch vergrößert wird, weil er keine Konferenz wünscht und es oft gesagt hat. 473-31 August 1939 Francois Bonset nimmt den Vorschlag wohlwollend und etwas bedenklich auf, Percy Lorraine mit Begeisterung. Halifax günstig, allerdings mit dem Vorbehalt, den Plan Cambellien zu unterbreiten. Ich bestehe auf einer raschen Antwort, da die Zeit drängt. Aber der Tag vergeht ohne irgendwelche Mitteilung. Erst um 20.20 Uhr meldet das Telegrafenamt, dass London die Telefonverbindungen mit Italien unterbrochen hat. Ich schlage vor, Percy Lorraine zu rufen, dem ich etwas ausplaudere. Entsteht daraus ein Skandal, werde ich verbrannt, aber die Lage wird gerettet sein. Der Ducei ist einverstanden. Percy Lorraine kommt zu mir. Ich teile ihm mit, was vorgefallen ist, und gebe mir dann den Anschein, es gelinge mir nicht, einen Gefühlsausbruch zu unterdrücken. Ich sage, aber warum wollt ihr etwas tun, das nicht wieder gut zu machen ist? Habt ihr denn noch nicht begriffen, dass wir niemals einen Krieg gegen euch und gegen Frankreich die auslösen werden? Percy Lorraine ist gerührt. Seine Augen glänzen, er ergreift meine beiden Hände und sagt, seit 14 Tagen wusste ich das, ich hatte es meiner Regierung telegrafiert. Die Maßnahmen der letzten Tage haben mein Vertrauen schwankend gemacht. Aber ich bin glücklich, heute Abend in den Palazzo Chigi gekommen zu sein. Nochmals presste er meine beiden Hände und verließ mich beglückt. Der Ducei glaubt, es sei immer noch möglich, zu verhandeln, aus Berlin trifft die deutsche Mitteilung ein, die zusammenfasst, was in den beiden letzten Tagen vorgefallen ist und auch die den Polen unterbreiteten Vorschläge enthält, ich glaube es nicht. Ich betrachte die Mitteilung als die Sturmglocke des Krieges. Um Mitternacht teilt Magistrati mit, dass in Berlin Zeitungen kostenlos verteilt werden mit folgenden Schlagzeilen, Polen hat abgelehnt, 11 Uhr in einer Aufzeichnung des britischen Außenministers Halifax heißt es, Freund, S3376, Graf Czarnecki rief mich heute Morgen um 11 Uhr an, dass seine Regierung ein Telegramm von ihrem Botschafter in Berlin erhalten habe, worin berichtet ist, dass die Situation sehr ernst zu werden beginne. Wenn innerhalb weniger Stunden die Dinge keine neue Wendung nehmen, dann sei es wahrscheinlich, dass der Krieg ausbreche. Signor Attolico machte zwei Vorschläge, erster, dass die Regierung seiner Majestät bei der polnischen Regierung darauf dränge, sie möchte ihren Botschafter in Berlin ermächtigen, zu unterhandeln und zweiter, dass Signor Mussolini mit dem Führer telefoniere, um ihn zu bitten, sich zurückzuhalten. Signor Mussolini aber fürchtet, dass es in der gegenwärtigen Situation nutzlos für ihn sein würde, neuerlich bei dem Führer zu intervenieren, wenn er nicht Signor Mussolinis Idee ist, dass es viel leichter fair, eine wenn man Neues bieten könne Konferenz für die friedliche Regelung der verbleibenden Fragen herbeizuführen, dem Führer etwas hinsichtlich Danzigs geben könnte. Ich sagte, 474-31 August 1939, dass ich die Situation begriffe, aber dass die unmittelbare Schwierigkeit wäre, den ersten Kontakt zwischen den Polen und den Deutschen herzustellen. Die Deutschen erwarteten, dass die Polen kämen und fragten, welches die deutschen Bedingungen wären. Die Polen würden das nicht tun, und die Regierung seiner Majestät könne sie nicht drängen, dies zu tun. Was die deutsche Regierung tun könnte, wäre, der polnischen Regierung zu sagen, dass sie Vorschläge habe und verlange, dass der polnische Botschafter in Berlin instruiert werde, vorzusprechen und diese Vorschläge zur Übermittlung an seine Regierung entgegenzunehmen. Das wäre das normale Verfahren, sagte, dass man schwerlich vermuten könne, dass Polen der einfachen Übereignung Danzigs zustimmen würde, ohne zu wissen, welche Vorkehrungen für die Sicherstellung seiner Interessen dort getroffen würden und welch andere Vorschläge die Deutschen machen würden. Die ganze Danzig-Frage müsse als Teil einer allgemeinen deutsch-polnischen Regelung behandelt werden. Stern, Adab 7S381, 11 Uhr und 30 Minuten. Der italienische Botschafter suchte Staatssekretär V. Weizsäcker auf, um ihm dringlich zu bestellen, Mussolini habe sich heute Vormittag mit London in Verbindung gesetzt, um dort zu sagen, er könne in der Sache des Friedens im Augenblick nichts weiter tun, wenn nicht eine neue Tatsache geschaffen würde. Eine solche Tatsache würde sein die sofortige Abtretung von Danzig, ehe in andere Besprechungen eingetreten würde. Der Rest des deutsch-polnischen Problems würde dann mit größerer Ruhe und in direkten Verhandlungen zwischen Berlin und Warschau in Ordnung gebracht werden können. Mussolini hat Attolico hierüber informiert und ihn ersucht, hier von dem Herrn Reichsaußenminister und auch dem Führer Meldung zu machen mit dem Hinzufügen, dass natürlich auch zu seinem Vorschlag noch ein gewisser zeitlicher Verhandlungsspielraum notwendig sei. Umgekehrt hat London in Rom wissen lassen, der einzige schwierige Punkt sei eigentlich nunmehr eine Verfahrensfrage, nämlich, ob die deutsche Regierung Lipski rufe oder ob Lipski von selbst komme, um unsere Vorschläge entgegenzunehmen. Man möge doch auf eine irgendwie geeignete Weise über diese letzte Klippe versuchen hinwegzukommen. Stern in seinem Bericht über diesen Schritt führt Attolico UA aus, was die Möglichkeit auch nur indirekter Mitteilungen Deutschlands an Polen anbelangt, so scheinen sie mir völlig ausgeschlossen zu sein. Warschau verschanzt sich im Augen 475-31 August 1939 Blick hinter Fragen der Prozedur und legt eine Haltung an den Tag, die dem Ernst der Stunde nicht angemessen ist und auch nicht dem gegenüber England gemachten Versprechen, zu direkten Verhandlungen bereit zu sein. Das müsste sogar England begreifen, Freund 3S378, Stern 12 Uhr und 5 Minuten Botschafter Lorrain telegrafiert aus Rom an Lord Halifax, ich sah heute Morgen Graf Czarnecki, sofort nachdem er eure Lordschaft angerufen hatte. Seine Information vom italienischen Botschafter in Berlin, übersandt heute um 9 Uhr vormittags, ist, dass nun der Krieg eine Angelegenheit von ein paar Stunden sei, falls nicht ein frisches Faktum eintrete. Mussolini denkt, das Einzige, was ihn befähigen wird, eine weitere Anstrengung in Berlin mit Wirkung zu machen, sei, dass Polen sofort in die Hände seiner Majestät Regierung seine prinzipielle Annahme der Rückkehr der Stadt Danzig in das Reich lege, substanziell, wenn nicht genau in dieser Form. Ich drängte Czarnecki zu sagen, dass, wenn diese verschafft würde, was ich nicht im Voraus beurteilte, Mussolini einen endgültigen Standpunkt gegen Hitlers Ansprüche auf polnischem Gebiet, das heißt den Korridor, einnehmen würde. Ich erlangte keine endgültige Versicherung, aber Czarnecki sagte doch, dass, wenn Mussolini Hitler darlegte, dass er Danzig für ihn erlangt hätte, er all seinen Einfluss gebaudien könnte und wollte, Hitler abzuhalten vom Krieg führen und ihn zu drängen, alle anderen Fragen auf dem Wege der Verhandlung zu lösen. Ich schätze völlig den Ernst der Entscheidung, welche Mussolinis Vorschlag für SMR in sich schließt. Davon kann abhängen nicht nur das Ergebnis Frieden oder Krieg, sondern auch, wenn Hitler trotzdem den Krieg wählt oder seine Ansprüche auf polnisches Gebiet aufrechterhält, nachdem er seinen Punkt um Danzig gewonnen hat, die Haltung und Sympathien Italiens in den darauffolgenden Feindseligkeiten. Unter diesen Umständen schlage ich ergebenst vor, dass der polnischen Regierung geraten würde, die Frage der substanziellen Rückkehr von Danzig zum Reich in die Hände von SMR zu legen, DBFP 7 Nummer 584, Stern 12 Uhr und 35 Minuten. Der französische Botschafter Franco Isbonsit in Rom telefoniert Herrn Barnett, FGB Nummer 306, Graf Czarnecki machte mir um 12 Uhr und 35 Minuten folgende mündliche Mitteilung, Mussolini macht sich ehrwürdig, Deutschland, falls Frankreich und England hier mit einverständen sind, zu einer Konferenz auf den 5. September einzuladen, bei welcher Gelegenheit die Bestimmungen des Versailles-Vertrages, die die Ursache der augenblicklich herrschenden Unruhe sind, geprüft werden sollen. Deutschland würde 476 erst eingeladen werden, nachdem Frankreich und Großbritannien ihre Zustimmung erteilt hätten. Graf Czarnö hat dem englischen Botschafter eine gleichlautende Mitteilung gemacht. Er ersucht um beschleunigte Antwort, da er befürchtet, dass in der Zwischenzeit die Feindseligkeiten beginnen könnten. Stern 12:50 Czarnö rief Lord Halifax erneut an. Um mir zu sagen, dass er einen neuen Vorschlag Signor Mussolinis habe. Er möchte es klarstellen, dass dieser Vorschlag von Mussolini persönlich gemacht würde und dass bisher die deutsche Regierung noch nicht informiert worden sei. Freund, 379, der Vorschlag ist wie folgt, eine Konferenz sollte zum 5. September zusammenberufen werden, um die Klauseln des Vertrages von Versailles zu revidieren, die eine Ursache der gegenwärtigen ernsten Verwicklungen im Leben Europas sind. Graf Czarnö sagte, dass er diesen Vorschlag der französischen Regierung durch den französischen Botschafter in Rom gemacht habe. Wenn Großbritannien und Frankreich die Idee annehmen würden, dann würde der Duce Herrn Hitler einladen, gleichfalls zuzustimmen.